dort. Ich muss mal pissen mit dem Bagger. Das ist doch lächerlich. Mit dem Superball. Ach, schau. Ich schau. Ja, was für ein Vogel. Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freiheit. Ich gebe jetzt schön ein Keulen. Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Beanstalk, der ersten Ausgabe im Jahr 2018. Ich bin der Flo und ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe mir noch den Max und die Mona geschnappt. Hallo ihr beiden. Guten Tag. Hallo. Und weil es die erste Folge des Jahres ist, denke ich mal, können wir mal ausnahmsweise nicht mit den Highlights anfangen, sondern ich würde gerne wissen, wie seid ihr denn eigentlich reingerutscht ins neue Jahr? Sehr gut. Erster Beanstalk 2018 und ich habe direkt verschlafen. meinst du jetzt generell ins neue Jahr? Ja. Also bei uns war es eigentlich ganz entspannt. Hier war auch ehrlich gesagt nicht so viel Feuerwerk und ich war am Zocken und wir haben uns vorhin einen Film angeschaut und ich war jetzt nicht groß weg und saufen. Hä? Ja, ich habe dieses Jahr auch das erste Mal ein bisschen ruhiger gemacht. Ich habe dann auch ich war auch nur zu Hause, habe halt ein bisschen mit ein paar Leuten Civilizations gespielt und dann um 0 Uhr bin ich halt kurz auf den Balkon gegangen, habe mir dann angeguckt, was draußen abgeht und dann bin ich wieder 12:30 ungefähr wieder rein. Ja, genau. Reicht auch manchmal. Ja, ich bin eh nie der größte Silvester-Fan gewesen, aber naja. Gut, also würde ich sagen, kommen wir zu den Highlights. Weiß nicht, ob wir jetzt so viel Diversität überhaupt reinkriegen in diese Woche. Ja, weiß ich gar nicht. Also ich glaube eher nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Wie sieht's denn aus bei euch? Was ist denn euer Highlight? Also ich hätte Battle of the Beans gesagt. Ja, Battle of the Beans. Ja, okay. Vielleicht können wir es ja so machen, dass wir sagen, unser Highlight ist Battle of the Beans, aber wir besprechen noch ein, zwei andere coole Sachen, die diese Woche passiert. Wir können auch was besprechen, was ziemlich bescheuert war und nicht bei uns im Plan steht. Das ist mir gerade aufgefallen. Mhm. Ach ja? Good Geek. Ach, wann war das? Wann waren das? Ja, vor 2 Wochen, genau. Ach so. Ja, das habe ich auch nicht. Also es war auch nicht so ganz mein Humor. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe das im Thumbnail gesehen bei YouTube. Und da habe ich mir schon gleich gedacht, irgendwie, was genau haben sie denn da gemacht? Buchstabiert. Ja. War ein Buchstabierwettbewerb mit, ich würde jetzt mal sagen, Rechenaufgaben, sodass es halt dann irgendwie witzig wird. Ja. Okay. Also es war ganz okay. Ich muss sagen, bei Nils und Gregor, also die erste Runde war Nils gegen Gregor, die zweite war Buddy gegen Colin. Da bei Nils gegen Gregor habe ich echt gedacht, das ist das schlechteste Format, was ich je gesehen habe. Weil die beiden haben halt versucht, so eine Rolle zu spielen. Ja. Was halt ein bisschen bescheuert war. Und bei Buddy versus Colin, die haben das halt etwas ernster versucht anzugehen. Also haben auch dann wirklich versucht zu rechnen bei den Aufgaben und nicht irgendwie 42 gesagt oder so. Das war dann schon ein bisschen besser. Aber insgesamt, ja. Also die 13 Minuten oder die 12 Minuten kann man sich echt sparen, weil es ist halt sehr langweilig. Kann ich oder würde ich genauso unterschreiben, habe ich eigentlich auch so gesehen. Die erste Folge war noch schlimmer. Die zweite war okay, aber halt auch nicht unbedingt der heilige Gral der neuen Formate. Ja, mein Highlight war eigentlich sogar der YouTube-Kommentar von jüngere Zielgruppe. Richtig gutes Format, und damit meine ich nicht nur das 4:3. Das finde ich gut, ja. Ja, weiß nicht, wo wir jetzt gerade so bei. Ich weiß, also ich will jetzt eigentlich nicht das neue Jahr mit so Enttäuschungen anfangen oder Sachen, die wir jetzt nicht so gut fanden, aber also ich bin ja eigentlich ein totaler Fan von Point-and-Click-Adventure und Puzzle-Games und so weiter. Ja. Und da lief ja jetzt dann vor einer Woche das neue, ich weiß nicht, ist jetzt kein Format, aber da haben Sophia und Flo dieses Puzzle-Adventure gespielt, das heißt Gorogoa. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wahrscheinlich eher nicht. Nee. Und zwar ist es halt so ein bisschen abgefahren mit so Panels, wo man die Panels so übereinander schiebt und wenn zum Beispiel eine Figur im einen Panel ist und man schiebt die dann rüber, dann ist sie dann in der anderen Umgebung und so weiter. Und daraus werden dann halt Rätsel entstehen. Und ich habe auch vorher immer gerne Point and Click geschaut und es gab ja im letzten Jahr schon so ein bisschen Ankündigung, dass es vielleicht wiederkommt oder in irgendeiner Form und ich bin halt total enttäuscht, weil ich einfach mit der Besetzung gar nichts anfangen kann. Also mit Sophia schon, aber ich, also mit Sophia und Flo zusammen, es ist halt leider echt nicht so mein Humor. Und ich hätte es eigentlich super gerne geschaut und ich fand das Spiel auch total interessant, aber ich habe es dann geschaut und dann habe ich irgendwie nach 20 Minuten leider ausgemacht, weil mir das dann irgendwie zu doof war. Mhm. Ja, das ist ich finde aber schon, wir können das dieses Jahr auch mal mit etwas Negativem beginnen, weil wir haben ja wirklich noch Battle of the Beans gleich auf dem Plan. Das stimmt. Dann ist ja egal, was wir die Sendung sagen. Ich denke, das Fazit wird immer positiv sein. Genau, ich würde allerdings trotzdem noch ein paar positive Sachen eigentlich ansprechen wollen, die diese Woche waren. Der ein oder andere wird wahrscheinlich sofort mit den Augen rollen. Aber, Bundesliga? Ja, unter anderem. also Bundesliga ging ja wieder los diese Woche. Und ich habe das tatsächlich nur so halb verfolgt, weil Montag generell sehr viel los war und ich halt alles live gucken wollte und ich dann erst relativ spät zu Hause war, habe ich halt relativ spät eingeschaltet, habe dann nebenbei auch noch gezockt. Aber so was ich mitbekommen habe, war einfach, dass die drei sehr, sehr gut drauf waren. Wahrscheinlich auch deshalb, weil eben Gebonstag war und sie noch wussten, was alles noch ansteht. Und die hatten einfach gute Laune, das hat man gemerkt und es waren dann auch einige gute Gags dabei. Und deswegen war das sehr lustig, fand ich ganz gut. Aber eigentlich wollte, was ich eigentlich noch viel mehr hervorheben wollte, ist Kino Plus. Denn das war diese Woche mit Moritz Bleibtreu und das fand ich sehr, sehr interessant. Und ich, wenn es nicht Battle of the Beans gäbe, dann wäre das mein Highlight gewesen. Ja, das habe ich auch kurz gesehen. Also, ja, was heißt kurz, eine Stunde oder so, hat mir auch gut gefallen. Moritz ist immer ein toller Gast, finde ich. Allgemein ist Kino Plus auch den Jahresrückblick hätte man auch jetzt noch als Highlight nehmen können, denke ich. Das haben wir auch noch nicht besprochen. Das war auch wieder ganz geil. Und ich gucke auch auf jeden Fall weiter. Haben wir über die Golden Globes, glaube ich, auch gesprochen am Ende. Oder was am Ende. Der Teil fehlt mir noch so ein bisschen, aber ja, habe ich auch noch Bock drauf. Was ich noch ganz gut fand, war, dass Donny Moin. Und das habe ich nicht gesehen. Vom 17. Januar. Und das war halt einfach so typisch Donny mal wieder. Also mit so einer Classic Donny Story. Also wo man einfach weiß, okay, man sieht Donny, man schaltet ein, man weiß, was man kriegt. Und das war halt einfach mal wieder total, socially awkward. Und ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Also ist jetzt nicht das Highlight der Highlights, aber auf jeden Fall unterhaltsam. Jetzt habe ich auch was Positives gesagt. Ja. Bei uns im Plan steht jetzt noch Monas Jahreshighlights 2017. Ja, also wie ihr vielleicht wisst, konnte ich ja leider nicht bei dem großen Jahresrückblick vom Beanstalk der Live-Sendung mit dabei sein, weil mein Internet seit Weihnachten nicht funktionierte oder sehr sporadisch funktionierte oder sehr instabil funktionierte. Und dann hatten wir einen Techniker da und der hat es dann richtig ganz kaputt gemacht. Und dann hatten wir erstmal gar kein Internet mehr. Und ja, es funktioniert ja offensichtlich jetzt wieder, aber es war sehr blöd und ich war auch ein bisschen traurig, dass ich nicht dabei sein konnte. Ich habe mir natürlich alles angehört. Sehr ungewöhnlich, weil ich normalerweise, wenn ich den Beanstalk verpasse und halt nicht dabei sein kann, mir das eigentlich nicht so nochmal anhöre, aber bei der Live-Ausgabe und Jahresrückblick, da musste ich ja reinhören, auch wenn es mega lang war. Habe ich mir dann über mehrere Tage immer auf der Busfahrt reingezogen. Und das Interview mit Max war dann auch nochmal so ein Highlight. Und ich finde, das habt ihr alle ganz toll gemacht. Und ich freue mich, dass wir jetzt auch mit dem Beanstalk ins neue Jahr starten. Und was mir aber aufgefallen ist bei euren Highlights, dass ihr wirklich fast nichts mit Gaming gesagt habt. Und ich wollte halt auch noch mal meine Highlights kurz erwähnen. Also das sind halt Sachen, die ihr vielleicht noch nicht so stark erwähnt habt oder nur kurz und die eher so im Gaming-Bereich liegen. Ich weiß, Max, du bist ja eh gar nicht so Gaming-affin, Flo, eigentlich auch nicht, oder? Mehr als Max, aber wahrscheinlich dann nicht ganz so wie du. Ich muss mir gerade noch mal meine Liste aufrufen, was ich überhaupt gesagt habe. Ich weiß auch nicht, ob ich die Liste noch habe. Ja, also, stimmt, ich habe nichts bei euch Gaming. Eigentlich eher Entertainment. Ja, stimmt. Ich habe Entwicklung. Als absolutes Jahreshighlight ja wiederum ein Gaming-Format. Beide. Das stimmt. Ja, also ich glaube, das ist bei mir auch drin. Aber ich habe halt noch ein paar andere Sachen mit reingenommen. Ich habe mich jetzt auf 5 beschränkt, weil ich jetzt auch nicht wusste, wie viele Themen wir heute haben. Aber ich habe mich so ausgeschlossen gefühlt, dass ich gesagt habe, es ist jetzt zwar schon Neujahr vorbei, aber ich wollte irgendwie meine Highlights auch noch mal mit reinbringen. Ja. Und zwar, also auf Platz 5 ist bei mir das Let's Sleep mit Andi Strauß. Habe ich ja schon mehrfach im Beanstalk gelobt. Ich habe es mittlerweile zur Folge 7 geschafft. Also ich glaube, er hat es jetzt auch beendet. Es gibt ein neues, ja. Okay, also habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ich muss ja mich erstmal noch durch irgendwie gefühlt noch 40 Episoden schlafen. Ja, fand ich. Das hört sich falsch an. Okay, ihr wisst, wie ich das gemeint habe. Es geht hier nur um Mittagsschläfchen, Nachtschläfchen, keine Schäferschläfchen. ja, fand ich auf jeden Fall sehr gut oder finde es immer noch gut und es bringt mich einfach sofort zum Einschlafen, 5 Minuten und ich bin weg. Danke, Andi. So, dann auf der Platz 4 ist bei mir was schon, ich sag mal, eher im Frühjahr 2017 lief, und zwar Thimbleweed Park mit Simon. Mhm. Und zwar war das dieses Retro-Adventure Point and Click, ist halt ja eh so mein Genre, und ja, das hat mir viel Spaß gemacht und das habe ich sogar sofort immer durchgesuchtet. Also es kam so eine neue Folge, sofort schauen. Also ich gucke ja meistens nicht live, aber habe ich dann immer sofort als Video die nachgeholt, und das passiert bei mir eher selten. Ich weiß nicht, ob ihr euch überhaupt daran erinnert. Ich weiß nicht, Max ist wahrscheinlich völlig so, was erzählt die da? Nee, also das Thimbleweed Park ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Dass Simon da was gespielt hat, wusste ich auch noch, aber dass ich davon was gesehen habe, ich glaube nicht. Also ich kann mich noch erinnern, ich weiß aber nicht, wie viele Folgen ich davon gesehen habe. Wahrscheinlich nicht viele. Bye. Gut, dann mein Platz 3, also geht jetzt schon so aufs Treppchen, ist Jedi Knight 2 mit Donnie. Das lief zwar schon 2016 im Winter, aber das Finale lief dann am 2. Februar, also noch ganz früh 2017. Ja. Und das war einfach eins der Let's Plays, wo ich am meisten lachen musste, wo ich mir alle Folgen angeschaut habe. Es war einfach nur gut. Ich erinnere mich noch an den Gazellentanz. Ja, Gazellentanz, Bagdakanister. Also es war einfach pure Unterhaltung. One Happy Quicksave, Donnie. Ja, eine Quicksave. Es war einfach, ja, es war halt so eins der Let's Plays, die einem super in Erinnerung bleiben, wo dann auch so kleine Insider entstanden sind. Und also ich habe mir dann auch später, also danach hat Donnie ja dann Zelda gespielt, aber das hat mir dann nicht so gut gefallen. Also ich glaube, das Jedi Knight 2, das ist so wirklich mein Donnie-Let's Play-Highlight. Zelda habe ich dann wiederum mehr geguckt, aber naja. Ja, ist ja auch okay. Da würde ich ja aber auch zustimmen. Also ich glaube, von den Let's Plays letztes Jahr war das Jedi Knight auch mein Lieblings-Let's Play. Also weil es einfach so bescheuert war irgendwie. Ja, genau. Ja. Ja, aber für meine Top 10 hat es, glaube ich, nicht gereicht. Ja, und dann also auf der Platz 2 und der Platz 1 habe ich halt zwei Sachen, die ihr auch schon besprochen hattet. Also muss man jetzt nicht groß drauf eingehen, aber vielleicht ist es auch eher überraschend für manche. Also auf der Platz 2 ist bei mir Rage of Empires. Am Anfang habe ich mir so gedacht, Age of Empires, weiß ich nicht, ob ich darauf Bock habe. Aber die Art, wie sie eben das Format gestaltet haben mit dem 2 gegen 1 und die beste Folge irgendwie 3 gegen Viper. Also das war einfach super interessant und zum Mitfiebern und ja. Einfach perfekt. Okay. Und auf Platz 1, ja, ist bei mir einfach Game 2. Ist einfach das beste Format für mich momentan. Also Game 2, weiß ich gar nicht, ob ich das allgemein mit drin hatte. Ich habe die auf der 10 gehabt, Entwicklung Game 2. Aber auf jeden Fall würde ich dir da recht geben. Es ist einfach für mich auch ein Top-Format. Für mich auch ein absoluter Pflichttermin jeden Freitag um 8. Ich kann mich erinnern, dass ich das auf jeden Fall auch in unserem Jahresrückblick gesagt habe, so in einer ähnlichen Form. Ich weiß aber nicht, ob es bei den Highlights war. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Ich wundere mich allerdings, also für mich fehlt in dieser Liste einfach der G8-Gipfel. Ja, also das hattet ihr alle schon, und für mich, also es war halt für mich ein bisschen schwer, dann, sag ich mal, so ein Event rauszusuchen, wenn es halt eher um Serien oder länger laufende Serien geht. Also der G8-Gipfel war super, ich habe mir den auch angeguckt und ich fand es super, obwohl ich mit Civ eigentlich gar nichts am Hut habe und generell auch nicht so auf Strategiespiele im Allgemeinen stehe. aber das war super, aber ich fand, das konnte man jetzt nicht so vergleichen mit einem Let's Play, was irgendwie 20 Folgen, 40 Folgen hat. Ja. Und ja, deshalb ist es jetzt bei mir nicht auf der Liste. Und ich wollte halt auch ein paar Sachen nennen, die vielleicht von euch nicht so gewürdigt wurden, damit sich das auch nicht alles so wiederholt. Und ich habe es ja auch auf 5 beschränkt, damit das jetzt nicht so viel Zeit einnimmt, weil wir sind ja jetzt nun mal schon mal ein bisschen weiter fortgeschritten im Januar 2018. Da wollte ich das jetzt nicht so irgendwie nochmal als Rückblick forcieren. Ja. Aber ja, jetzt habt ihr es geschafft. Ist ja richtig, auf jeden Fall. Genau. Ich gehöre auch was, dazu. Was mich vor allen Dingen wundert, ist, bei uns allen war, glaube ich, die Liste sehr Pen-and-Paper-lastig. Bei dir ja überhaupt gar nichts. Also 2017 war auf jeden Fall für mich das Pen-and-Paper-Jahr mit Mold Manor, Schwarzer Tod, Animal Squad. Eigentlich, also bei dir war das eher nicht so? Also warst du nicht so begeistert? Mich jetzt? Ja, ja. Achso, ich habe mich jetzt halt einfach nur auf die Gaming-Sachen beschränkt, okay, ja. Weil ich fand, dass ihr halt deutlich Entertainment-lastig wart und halt die ganzen Entertainment-Formate besprochen habt, aber nicht so viel gesagt hat zu den Let's Plays. Also ich weiß, irgendjemand hatte gemeint, dass er eher enttäuscht war mit der Auswahl der Spiele, generell letztes Jahr. Und da habe ich mir gedacht, muss ich mal gucken, was da überhaupt gelaufen ist. Also bei den Let's Plays ist es halt so eine Sache. Also ich kann, es ist sehr vom Geschmack abhängig, also wie eigentlich jedes Format. Also zum Beispiel, ich kann nicht so viel mit Shooter-Games anfangen, obwohl ich sagen muss, also jetzt dank Rocket Beans, dass ich PUBG eigentlich auch ziemlich cool fand. Ja, ist jetzt aber leider zu Ende. Vorbei, ja. Ja, aber das war was, was mich auch unterhalten hat, vor allem auch die Folge auf der Gamescom, wo sie dann ihr Chicken Dinner geholt haben. Das war super und da hat man dann auch so richtig mitgefiebert. Was mich aber zum Beispiel nicht so interessiert, das waren so Sachen wie Team Limited oder was war das? Band of Beans. Also das sind halt so Shooter-Games, die mich jetzt persönlich nicht so interessieren. Läuft halt eigentlich noch Band of Beans? Nee, ich glaube, das ist auch vorbei. Ich glaube, da war letzte Woche das Finale oder so. Oder diese Woche. Irgendwann. Aber ja, also ich finde, diese Spiele haben halt auch ihren Platz. Es kann ja nicht alles nur voll von den Sachen sein, auf die ich Bock habe. Und es gab auch Sachen, die ich mir bewusst nicht angeguckt habe, weil ich das selber noch spielen wollte. Und da kann man einfach nicht alle Let's Plays anschauen und alle bewerten. Also wo ich jetzt wie mir das anschaue, zum Beispiel Demon's Souls mit Simon und Nils. Ja. Was auch schon super ist. Habe ich jetzt noch nicht mit reingenommen, weil das jetzt erst im Dezember, glaube ich, gestartet ist. Aber ja, also ich freue mich immer auf die Let's Plays. Ich schaue viele Let's Plays und mehr Let's Plays mit Spielen, die ich mag, gerne. Und bitte Point and Chick wieder, vielleicht nur mit Chick. Und ohne Mann, ich weiß nicht. Ja. Okay, schauen wir mal. Das ist mein Wunsch für 2018. Na gut, also ich würde mal sagen, wir können jetzt. Oder wollt ihr noch was dazu sagen? Der Max hat gerade noch was in unseren Plan geschmuggelt. Außerdem wollte ich noch anmerken, Band of Beans kommt nächste Woche nochmal, also scheint nicht zu Ende okay, dann zu sein. Okay, dann habe ich falsche Informationen. Ich habe auch nicht geguckt. Ist auch erst Folge 10, also ich kann mir auch vorstellen, dass da noch ein bisschen was kommt. Ja, na gut. Dann habe ich wieder Halbwahrheiten und Unwahrheiten verbreitet. Ein bisschen, ja. Aber sie hat ja nichts anderes von mir gewöhnt. Ja. So. Good old Zwecky. Du hast gerade, du hast gerade noch reingeschrieben, Monster Hunter World Launch Event. Ja. Das wird ja jetzt bald sein. Genau. Moment, ich muss eben nach oben scrollen. 26.01. Da gibt's auch diesen. Das Spiel ist vorbei. Ja, stimmt, genau. Da gibt's halt aber auch diesen tollen Trailer von Flo zu, weil er da am Feuer sitzt mit diesem. Das ist echt bescheuert. Hat jemand von euch einen konkreten Bezug zu Monster Hunter? Weil ich habe das Spiel noch nie gespielt. Leider nicht. Also ich habe es öfter mal gedacht, Mensch, das würde ich gerne mal ausprobieren, aber ich habe es noch nie gespielt. Ist das nicht so auf dem Handheld? Also ich habe ja gar keine Handheld-Konsole. Also das ging irgendwie, das war ganz früher, glaube ich, mal eine Marke, die quasi eine Reihe, die sich größtenteils auf der PlayStation abgespielt hat. Und dann ist es irgendwann zu den Nintendo Handhelds übergegangen. Es gab dann auch einen Teil auf der Wii U, aber größtenteils bisher Handheld, ja. Ja, also mit dabei ist dann am nächsten Freitag Nils, Ede, Ilias, Gregor, Denzel. Aber wie gesagt, ich habe halt keinen Bezug zu dem Spiel, überhaupt null. Kann ich nicht viel zu sagen und auch zum Event an sich, was da jetzt passieren wird. Ja, Launch-Event kann man sich wahrscheinlich so vorstellen, dass sie vielleicht den einen oder anderen Entwickler vor Ort haben, den ein bisschen ausfragen. Ist Trant nicht auch so ein großer Monster Hunter-Fan? Ja, Trant ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja, Trant ist riesen. Ja, wenn der dann noch dabei ist, vielleicht ja, wird vielleicht ein ganz netter Event. Ja, noch das, glaube ich, kurz nach der E3 auch mal oder auch auf der E3 spielen dürfen, irgendwie so. Und da war auch auf jeden Fall Trant einer der Leute, die es gezockt haben und sehr, sehr intensiv gezockt haben. Sofern das möglich war mit so einer Anspielversion. Ja, kann man schon machen, finde ich. Also ich weiß nicht, ob ich es gucken werde, weil ich einfach mir der Bezug zu dem Spiel komplett fehlt. Wahrscheinlich schon, ist ja am Freitagabend so irgendwie mal nebenbei laufen lassen, okay. Nur zur Erwähnung, zur Vollständigkeit. Ich denke auch, dass ich das mir angucken werde. Ich will vor allen Dingen wissen, ist das was für mich? Oder eher nicht? Ja. Naja. Gut, wollen wir mal zum Elefanten im Raum kommen? Genau. Battle of the Beans am Montag. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir anfangen. Es war toll, glorreich. Also mich hat einfach weggeblasen. Ja. Ich hatte das gar nicht erwartet in der Form und war echt überrascht und positiv überrascht. Also würde ich mich auch anschließen, ich fand das Event super. Ja, keine Ahnung, ich finde vor allen Dingen, das haben sie aber, glaube ich, selber auch schon gesagt, alleine die Dramaturgie, das konntest du halt auch nicht schreiben oder irgendwie vorhersehen oder sonst was. Und es ist trotzdem am Ende so dermaßen gut aufgegangen. Zudem so viele irgendwie, also so viele Ankündigungen irgendwie dann doch für so, also so kurzfristige vor allen Dingen. Und ja, gut, es war jetzt nicht so viel Neues dabei, aber halt vieles, was jetzt einfach weitergeht, wo man sich auch freut. Und die ganzen, ich fand die ganzen Spiele cool. Dass man da einfach im Prinzip diese kleinen, die ganzen Shows nochmal in Miniaturform gebracht hat. Die Houseband hat das gut gemacht. Und keine Ahnung, Colin, würde ich sagen, riesen Respekt. Da musste da auch 4 Stunden durchmoderieren. Naja, auf jeden Fall coole Sache. Jo, fand ich auch. Also wir können ja das ja mal durchgehen. Wir hatten ja erst am Anfang ein Nerd-Quiz. Was sehr cool war, auch mit RBTV-Bezug, hat super funktioniert, dass dann auch am Ende Wirt nochmal kommen musste, um nochmal was rauszuholen, das fand ich auch sehr passend. Ich fand, muss aber sagen, mir ist es auch sehr schwer gefallen, die Melodien da rauszuhören. Viele haben ja irgendwie gesagt, so, ach, das ist doch total einfach, wieso hören die das nicht? Aber also ich fand Moin Moin war super leicht zu erkennen, das habe ich auch nicht erkannt. Oh, nee. Also ich hab Game Plus, hier New Game Plus sofort erkannt, das war für mich so einfach, weil ich das halt immer gucke, aber ja. Also ich fand Moin Moin, das habe ich sofort erkannt. Und dann beim Chat-Duell, da hat es bei mir ein bisschen gedauert. Weil das Chat-Duell fängt ja gar nicht, also er hat es ja dann so ein paar Sekunden später, also nicht beim direkten Einsetzen von dem Intro, sondern bei diesem also wo es dann halt schon irgendwie so ein bisschen schneller wird. Deshalb war es, glaube ich, ein bisschen schwierig, aber das habe ich dann auch erkannt. Das erste habe ich nicht erkannt, also New Game Plus, weil das gucke ich ehrlich gesagt auch nicht mehr so oft. Ist halt auch ein bisschen wie jetzt formal. Daher. Das stimmt, ja. Ja, aber also okay, also ich fand es jetzt auch nicht, ich habe auch nur New Game Plus so wirklich erkannt. Danach habe ich dann zwar immer dann sozusagen irgendwann gedacht, ah, okay, ja, klar, genau, das war's. Konnte man hören, sozusagen. Aber trotzdem vorher überlegt, hey, Moment, zu welcher Show passt das denn jetzt nochmal? Wo waren das nochmal? Also, ich fand es dann auch nicht so einfach, muss ich sagen. War auf jeden Fall gut. Also, ich fand auch, das Nerdquiz hat gut funktioniert. Ich fand diese Entscheidung, keine Buzzer zu benutzen und anstatt diese Geräuschgerät zu verwenden, fand ich sehr gut, weil es halt auch noch mal so ein bisschen witzig war, vor allem Ene mit seiner Tröte oder was das war. Ja, stimmt. Ja, war auf jeden Fall super. Also auch hat mir gut gefallen. Und die Fragen waren auch gut, ja. Ja. Also hätte man kaum besser umsetzen können, finde ich. Also ich fand generell, dass sie es echt gut gemacht haben, so das zu verbinden, so auf 3 Jahre Rocket Beans TV zurückzuschauen, so ein bisschen die Highlights in den Spielen rauszupicken und nochmal dran zu erinnern und gleichzeitig eben diesen, also Colin hat es ja auch so gemeint, das ist wie bei der E3, also diese Announcement-Trailer irgendwie einzubauen, die dann quasi in die Zukunft schauen. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Was war denn das zweite Spiel? Verflixte Klicks. Ach, das fand ich richtig cool. Ja. Mein Highlight war da so ein bisschen, dass Budi halt direkt angefangen hat, mit dem Greenscreen rumzuspielen. Ja. Indem er sich da in das Tuch noch irgendwie eingewickelt hat. Das, was mich ein bisschen erschreckt hat, dass alle so weit daneben geschätzt haben. Ja. Was die Zahlen angeht, so, ja, 900.000, nein. Ja, Ede mit seinem, aber ich war doch auf Nein-Gag. Ja, stimmt, bei Pokémon. Also ich habe mir am Anfang gedacht, so, oh, verflixte Klicks mit Rocket Beans Videos, das kann aber auch schnell irgendwie so ein bisschen unangenehm werden. Also vor allem, weil für Colin. Ja, vor allem auch die Moderatoren da waren. Also ich meine, Florentin war ja auch da als Moderator für verflixte Klicks und dann kam das verflixte Klicks VOD und dachte mir so, oh Gott, jetzt bloß nicht falsch schätzen. Aber es hat echt gut funktioniert. Also ich muss sagen, sie haben die Formate echt gut auf Miniatur so abgewandelt. Ja, das bei dem verflixte Klicks-VOD haben sie ein bisschen Potenzial verschenkt, finde ich, den Ausschnitt, den sie genommen haben, weil das war ja die Folge, wo Florentin diese 50 oder so genau getroffen hat. Ja, stimmt. Das hat man nur gesehen, wenn man unten auf die Punkte geguckt hat, weil er irgendwie 54 Punkte hatte oder so. Hätte man die Stelle genommen, wäre es vielleicht noch ein bisschen spannender gewesen für die Leute zum Raten. Naja, Nils hatte ja die Maus und konnte ja rumskippen. Stimmt, ja, genau, ja. Also lag es dann an Nils. Ja, wahrscheinlich. Ja, der konnte nochmal beweisen, wie einfach es ist, eine Maus zu bedienen. Ja, also ich fand es auch sehr gut. Natürlich haben sie ein bisschen, teilweise ein bisschen seltsam geschätzt, aber ich hätte es auch nicht besser gemacht, glaube ich. Nee. Ich auch nicht. Ist auch sehr schwierig, vor allem, weil die Videos so von Release-Datum so unterschiedlich waren. Ja. Stimmt, aber am witzigsten fand ich dann wirklich, wo sie halt Collins Video schätzen mussten. Ja, ich dachte mir auch, die nehmen so eins. Es gibt ja auch irgendwie ein Video, was sogar unter 1000 Klicks hat oder so. irgendein, ja, Zocken mit Bohnen, League of Legends oder so. War das das? Ja, ich glaube schon. Kann sein. Aber das, ja, das mit Colin nehmen, was auch so wenig hat, fand ich auch sehr lustig. Aber ich meine, wer guckt sich denn auch Pinball-Simulatoren an? Ja. Wie viel waren es? Irgendwie 4300 Leute? Ja. Ja, ich fand das aber auch lustig, dass während des ganzen Events da halt öfter mal so Anspielungen Richtung Colin kamen. Ja. Ich glaube, dass Tilt abgesetzt wurde. Ja, nennt ein Format, das irgendwie abgesetzt wurde, aber wie war das nochmal? Wurde dann gesagt als Press Select. Mit Colin wird alles abgesetzt. Aber wie haben sie es gesagt, dass man muss einfach nur Colins Erfolg mit einberechnen und dann nochmal die Hälfte abziehen? Genau. Den Colin-Faktor. Ja, ja. Auf jeden Fall witzig. Was hatten wir denn als drittes Spiel? Das war ein bisschen mein Lowlight unter den Highlights, finde ich. Also Speedrandale. Das hat mich irgendwie. Ach, mit Super Mario, ne? Ja, also nicht nur, dass sie sehr schlecht waren. Ich weiß auch nicht, das fand ich. Das ging irgendwie zu lange. Weiß ich nicht, dass immer alle abwechselnd gespielt haben, dann die Zeit, die man erst vergleichen musste, da hat mir ein bisschen eine Einblendung gefehlt, wo man das im direkten Vergleich sieht, weil eigentlich war klar nach dem ersten Run von Budi, der hat gewonnen, weil Nils hat ja am Ende nochmal ähnlich gut gemacht, aber ich weiß auch nicht, dass Ede und Simon waren halt direkt raus. Zwischendurch an allen Steinen hängen geblieben wäre, hätte er so geschafft, aber ja. Das ist halt. Das stimmt schon, da hat mir auch ein bisschen die Spannung gefehlt bei dem Spiel. Da hätte man vielleicht es wäre ein bisschen langweilig gewesen, aber vielleicht irgendwas Speedrunners, was ein bisschen mehr gegeneinander ist. Vielleicht mit Punkten oder so. Aber das wurde jetzt auch schon so oft auf dem Sender gespielt, glaube ich. Ja, Mario wurde auch schon oft auf dem Sender gespielt. Ich fand aber, also ich weiß nicht, was hatten wir? Okay, nee, kommen wir später noch zu. Ich habe jetzt schon zu einem anderen Spiel was sagen, also zu einer anderen Show, aber das machen wir zum gegebenen Zeitpunkt. Also ich fand es eigentlich so ganz nett. Ich fand es gut, dass halt auch irgendwas mit Gaming dabei war. Am Anfang dachte ich mir so, sind das jetzt halt nur diese Shows quasi oder gibt es halt auch ein paar Formate bezüglich Gaming, weil da sind die Boni ja immer notorious, wie sage ich notoriously, halt richtig schlecht oder bekanntermaßen schlecht bei Gaming-Sachen. Und also ich fand es eigentlich ganz unterhaltsam, vor allem, dass sie so schlecht waren. Also ich habe es irgendwie auch erwartet, dass sie halt selbst bei Super Mario in der ersten Welt versagen werden. Vor allem Etiennes Reaktion, immer beim selben Goomba hängen zu bleiben. Also ich fand es doch ganz gut. Ja, nicht schlecht war es nicht. Aber es fiel in meinen Augen schon ein bisschen ab im Vergleich zum Rest. Das finde ich auch. Spielen. Genau, dann hatten wir Space Tales, wo wir gleich noch etwas genauer drüber sprechen, denke ich. Deswegen das denke ich auch, ja. Lassen wir es mal aus. Können wir nochmal separat reden. Genau, dann hatten wir Kino Plus, quasi ein Screenshot First. Das fand ich eigentlich ganz cool, aber also ich habe ja ein bisschen mit Eddie mitgefiebert und fand es deswegen echt schade, dass es halt wirklich dann, es hat jetzt zur Show gepasst, weil sie es ja bei jedem Spiel so gemacht haben, aber dass es dann wirklich um Rocket Beans Screenshots ging, weil da hatte er dann einfach doch nicht mehr den Vorteil, den er sich vorher erhofft hatte. Aber es wäre auch echt unfair gewesen. Ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Boody irgendwelche Film-Screenshots erkennen würde. Allerdings Eddie eigentlich auch nicht, wenn man sich das mal in Kino Plus anguckt. Ja, das stimmt. Nee, aber insgesamt, das hat mir eigentlich auch so sehr gut gefallen. Der Schröck da war sehr cool. Ich fand die Screenshots, ehrlich gesagt, bis auf das letzte mit Jan oder den vorletzte Screenshot, fand ich die sehr leicht. Also ich hab sofort gesehen, welche Show das ist. Da hätte man vielleicht etwas abstraktere Dinge nehmen können, finde ich. Auch das mit Dean, da hat man eine Sekunde nachgedacht, dann wusste man es auch wieder. Weil erstens, so schönes Essen gab es noch nie bei Nerds and Herds, das kann es also auf gar keinen Fall sein. Und die Dean-Folge ist ja schon legendär. Das stimmt. Ich vermisse ja Social Eating. Also ich würde mir wünschen, dass es in 2018 mal wiederkommt mit einer kleinen Staffel. Okay. Ich weiß nicht, warum Leute das irgendwie so haten, aber ich fand das immer sehr unterhaltsam. Also ich finde das nicht schlimm. Ich habe das auch eigentlich wieder mal ganz gerne geguckt, aber ich brauche das jetzt auch nicht unbedingt nochmal. Ach doch, vielleicht mit so ein paar neuen Gesichtern. Muss ich mir nicht nochmal angucken, wie Gregor 20. 20. Das habe ich ja, um ehrlich zu sein, habe ich das sowieso noch nie gesehen. Also ich habe das mal angefangen und war aber nach 3-4 Stücken war es mir schon genug. Ja, ich glaube, der hatte. Gregor wahrscheinlich auch. Und dann musste er sich noch bis zu 20 durchkämpfen. Ja, es gab doch von Best of Beans da so einen Zusammenschnitt, wo auch die Scheiben so aufgezählt wurden, wie dann auch in der Zusammenfassung. Da habe ich das auch gesehen. Das ganze Format habe ich, glaube ich, nie gesehen. Aber 20, ich weiß gar nicht, ist 20 viel? Ich würde schon sagen, wenn du nur diesen Käse isst. Ja, okay. Also ich glaube, das ist irgendwann sau eklig. Vor allem dieser Scheibenkäse oder Scheiblettenkäse. Der klebt doch so, oder? Ja, der ist so gummiartig. Ich glaube, der klebt dann auch so in deinem Mund, in den Zähnen und im Gaumen. Also ich will mir das gar nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, ich habe... Also früher, ich kann mich erinnern, dass ich früher diesen Scheiblettenkäse ganz gerne mal so gegessen habe, einfach mal irgendwie so eine Scheibe oder so. Aber, also einfach so eine auf die Hand, aber das geht halt, boah, weiß ich nicht, das kannst du vielleicht 2-3 Mal machen oder so, aber irgendwann hängt dir das halt zum Hals raus und dann musst du noch 17 von den Dingern essen. Also ich finde, der eignet sich so ganz gut für solche Toasties, also die man so im Sandwichmaker... Ja, oder Burger oder so. Aber so einfach um pur 20 Scheiben davon zu essen, da muss man schon Krieger sein. Das glaube ich auch. Ja. Okay. Ja, was war denn das? Das war ja auch eins von den Videos, die sie dabei hatten, ne? Bei ihren Verflixte Klicks. Genau. Nee, bei Verflixte Klicks, ja. Oder? Nee, das war später bei Rülps. Bei Rülps. Bei Rülps. Ach, bei Rülps war es. Mit Horst. Ja, da kommen wir später noch zu. Der Skandal des Abends kommt als nächstes. Ja. Chat-Duell. Mhm. Und Budis Antwort. Was hat er gesagt? Ja, aber. Ja, gut, ey. Oh, das wirklich, ich habe wirklich da gesessen und mir die ganze Zeit nur die Hand an die Stirn gehalten und gedacht, wieso kommt denn keiner auf Nun? Also, ich habe sofort gedacht, so Spalten. Oder ja, so. Spalten. Das kam mir bei mir als erstes. Also, abgesehen von Neißenstein. Also, kam Nun. War das allererste, was mir eingefallen ist. Ja, Nun ist mir auch zuerst eingefallen. Also ich habe mir halt gedacht, also es ist halt schwierig. Also manchmal verstehen, glaube ich, die Teilnehmer vom Chat-Duell die Frage nicht so richtig. Ja. Also ich glaube, daran lag es irgendwie, dass sie nicht gerafft haben, dass es einfach irgendwie spezielle Worte sein sollten und nicht einfach nur irgendwie eine Phrase. Irgendjemand anders hat dann auch Wer hat das nochmal irgendwas gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Auch was, wo man sich so an den Kopf gefasst und dachte so, hä? Warum sagst du das jetzt? Ich glaube, Ellie hat doch am Anfang auch was Dummes gesagt, oder? Also Ellie und Simon waren noch vorne, wenn ich mich richtig entsinne. Und Ellie hat irgendwas, ich weiß nicht mehr was, gesagt. Und was sie gesagt, hä, was? Das war nicht dabei. Und dann hat Simon gesagt, na, ist ein Stein. Wenn ich mich erinnere. Ja, stimmt. Ja, und die Finalrunde war auch sehr gut, fand ich. Die war sogar sehr spannend, bis aufs Letzte, weil man ja nicht wusste, ob das von Ede noch gezählt wird, was angeblich aus der Zeit war. Hätte er ja aber auch nichts mehr am Endpunktstand geändert, deswegen. Ich fand aber eigentlich, dass man es noch hätte reinnehmen können, aber... Ja, wie gesagt, hat er nichts geändert. Sobald ja, die Hut eingeblendet wurde von Nils, war halt vorbei, weil da hat er eh schon geführt. Das mit dem abgesetzten Formaten fand ich sehr lustig. Auch die Beef-Spiele. Also ich weiß nicht, ich musste sofort an Nidhogg denken. Halo und Trials wären bei mir komplett am Ende das gekommen. Also Halo habe ich dann schon gedacht, okay, das wird wahrscheinlich noch relativ viele kriegen. Das war ja dann auch so. Aber ja, 22. Trials war wirklich komplett Blackout. Ja, Nidhogg ist, glaube ich, einfach so das ikonische Spiel, wo man sofort dran denkt, weil es auch einfach so spannend war. Also ich kann nur erzählen, wir haben das ja im DS zusammengeguckt und die anderen haben alle gleich Nidhogg und ich habe gesagt, nee, ich will jetzt nicht Nidhogg, ich muss irgendwas anderes mir überlegen. Und ich habe am Ende trotzdem Nidhogg genommen, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Ja, ich habe auch dieses Frisbee-Spiel, keine Ahnung, wie das heißt. Oh. Ja, aber da weißt du dann wieder nicht genau, weil ich glaube, da weißt du nicht, wie es heißt. Ja. Sonic, gut, da gab's noch Disc. Bei Beef Junior gab es noch das mit den Windjammers, Windjammers. Wo sie diese Menschenwürste spielen. Wie heißt denn das? Oh, ich weiß, was du meinst. Wo sie sich so rausdrücken. Ja, genau. Das fand ich lustig, deswegen kann ich mich da noch dran erinnern. Aber oder Gangbeasts vielleicht. Stimmt, ja, Gangbeasts. Ist auch gut. Ja. Naja. Gut. Was hatten wir denn dann? Moment, ich muss eben weiter skippen. Ach so, das Mini-Beef mit diesem Sir Lancelot. Das wollte ich vorhin noch sagen. Das fand ich auch ein bisschen schade. Ich finde das Spiel sehr unübersichtlich. Ja, und ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass sie was Neues nehmen, was sie vorher noch nicht gespielt haben. Weil irgendwie war das so, okay, kennt man schon. Und im Endeffekt hat es im Prinzip, da weiß ich nicht, war es jetzt auch nicht so spannend. Aber es war schön, dass Gunnar da war. Das stimmt, das hat mich auch gefreut. Und dass es noch ein bisschen dann Beef, beziehungsweise ein bisschen Sticheleien gegen Colin gab. Hat er gesagt, wenn du das Beef Junior gewonnen hättest, würdest du jetzt vielleicht hier stehen. Ja, stimmt. Ach ja, genau. Ja. Nee, aber das Beef, also ich finde das Spiel sehr unübersichtlich. Ich hätte mir da lieber, weiß ich nicht, im Mario Kart gewünscht oder so. Ja, Mario Kart wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit gewesen. Wäre vielleicht aber auch ein bisschen länger gewesen, je nachdem, wie viele Strecken man fährt dann. Ist dann immer, genau, ist natürlich immer die Frage, wie viel Zeit hat man. Und das geht natürlich relativ schnell, das Spiel. Ja. Naja, aber ich glaube, so viel mehr kann man eigentlich zu der Kategorie, zu dem Minispiel gar nicht sagen. Genau, und währenddessen wurde ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass es bald mit Royal Beef allgemein weitergeht. Ja. Wann jetzt bald ist. Ist die andere Frage, also auf dem Plan steht noch nichts oder es wird nichts konkret angekündigt. Können wir ja gleich auch mal noch über das Ankündigungsformat mit Sophia kurz drüber sprechen. Ja. ist etwas verstörend, aber auch sehr lustig. Ja, stimmt, das beschreibt es sehr gut. Ja weiter ging es dann mit Röps. Genau. Das fand ich sehr cool gemacht, einfach mit diesem auch, dass wir da im Prinzip das Publikum, das Live-Publikum mit einbezogen haben. Das war irgendwie ganz witzig, dadurch sind auch lustige Situationen entstanden mit Horst zum Beispiel, den Eddie ja bei sich in seiner Zuschauerschaft dabei hatte. Mhm. Und er konnte dann ja auch durch Horst seine Ehre noch ein bisschen retten an dem Abend. Ich fand Rülps, also den Teil mit dem Kneipenkuss auch erstaunlich gut. Also es hat mich ehrlich gesagt überrascht, weil ich das Format generell, also wenn es bei den Bohnen irgendwie im Garten gespielt wurde, immer so ein bisschen langatmig fand. Ja, aber so, es hat, glaube ich, also für die Zuschauer im Saal war es wahrscheinlich super gut. Und ich finde, es hat jetzt auch also auf Video keinen Abbruch getan. Also man hat trotzdem irgendwie mitgefiebert und ich fand die Fragen auch sehr gut ausgewählt. Also ich musste da manchmal überlegen, so, wer war das nochmal oder was war da nochmal? Und ja, das war wie gesagt halt auch so dieses nochmal Throwback so zu den Momenten aus den 3 Jahren Rocket Beans, was mir sehr gut gefallen hat. Und dann fand ich es auch super, dass halt das Publikum in dem Sinne einbezogen wurde, so ja, minus ein Punkt oder weiß nicht, ein ganzer Punkt und dann halt, ja, also ich fand das super. Das stimmt. Das fand ich auch schön. Ja. Und geht mir auch genauso, was das Format angeht. Also ich finde es auch nicht so super spannend auf Dauer. Aber in dieser Minispielform fand ich es sehr, sehr gut. Warte, ich skipp gerade durch, aber am Ende gab es dann nur noch. Super Competition Club kommen jetzt. Ja. Genau, das mit den Eimern. Ja. Flip it. Und fand ich ganz gut. Also war es schön kurz. Hat Spaß gemacht. Ja, that's what she said. Das Ding ist halt, das meinte ich ja vorhin, das hätte man einfach nicht besser schreiben können. Ich wollte zum Super Competition Club noch was sagen. Ja. Ich finde es immer seltsam, Budi, gefühlt jedes Mal, wenn Budi vor der Kamera ist, was ja nicht so häufig ist, erwähnt er, oh, wie geil wäre es, Super Competition Club zu haben. Budi, du bist der fucking Chef, dann mach diesen fucking Super Competition Club. Also, die haben ja korrekterweise auch angemerkt, dass im Prinzip Weekly Wahnsinn auch eine Art Super Competition Club ist. Aber ich kann es nicht mehr hören vom Budi, ehrlich gesagt. Jedes Mal, oh, das war so geil, da habe ich so Bock drauf. Ja, dann mach doch. Das ist jetzt nicht so, als ob das, den größten Setaufbau erfordert, einen Tisch mit 5 Eimern irgendwo hinzustellen und 40 Mitarbeiter durchzuschleusen, die das hintereinander machen. Ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, eigentlich haben sie ja super. Ja, es war jetzt übertrieben. Mega, 5. Super Competition Cup. Ja, jeder, der morgens auf die Arbeit, die stellen das draußen da an den Eingang, bei dem Fahrradkeller, ehemaligen Fahrradkeller. Und jeder Mitarbeiter, der reinkommt, muss einmal die Challenge machen. Das wäre richtig cool. Ja. Siehst du, also jetzt entwickeln wir wieder. Für einen Einspieler oder so. Ja. On the fly entwickeln wir hier Formate. Und Budi macht's nicht. Und dann war es ja wirklich dieser Moment in dem Super Competition Club dort, dass sie, also das konntest du ja echt nicht vorhersehen, dass Nils plötzlich da wirklich alle 5 mit, also wirklich, er hat ja angefangen sogar und direkt erstmal alle 5 Eimer flippt und das war einfach geil. Ja. Und dann Ede so bläh, bläh. Ja. Kein Bock. Ja, und Budi hat da natürlich auch ganz bisschen hat das verkackt und dadurch kam sie dann zum Glück, muss man sagen, zu dem Stechen noch zum Schluss. Ja, sie haben am Ende, glaube ich, die Eimer sogar ins Publikum geworfen. Bin ich mal gespannt, wann man die auf eBay findet. Stimmt. Mit Budi, Nils, Ede und Simon DNA. Ja, man müsste das so machen. Jeder unterschreibt einen, Arno unterschreibt auch noch einen und dann hat man die Beans-Sammlung. Und irgendwann ist das Ziel, das ist wie bei Yu-Gi-Oh! Bei Exodia. Wer denn alle 5 Eimer besitzt, hat gewonnen. Ja. Wer darf sich dann was wünschen von den 5 Dragon Buckets? Ich hab übrigens damals die Exodia komplett gehabt. Ich auch. Die erste Variante davon sogar. Ja, ich glaube ich auch. Willkommen zum Nerd-Podcast. What the fuck? Ich bin darauf sehr stolz, immer noch, weil es einfach, das hat sehr lange gedauert, die zu sammeln. Glaubst du an das Herz der Karten? Ich glaube an das Herz der Karten. Oh, sie haben die einmal doch nicht ins Publikum geworfen, sehe ich gerade. Schade. Oh. Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung. Deine Wunschvorstellung, einmal überall. Exodia-Eimer. Sie haben das, finde ich, in dem Moin Moin am Dienstag dann direkt ganz gut gesagt. Das hätte ja auch komplett anders laufen können. Wenn jetzt Budi direkt am Anfang 4 Spiele hintereinander gewonnen hätte, wäre das Ding durch gewesen. Und der Rest wäre langweilig geworden. Ja, das stimmt. Und so hast du halt wirklich diese Situation gehabt, dass am Ende 2 Leute gleich viele Punkte haben und es zu diesem Stechen kommt und wir das erste Mal tatsächlich Ping auf Pong sehen konnten. Und noch dazu, ich weiß gar nicht, das hat, glaube ich, Arno ganz am Ende auch nochmal gesagt, dann auch noch Budi gegen Nils, die beiden, die es wirklich können. Ja, ich glaube, Simon ist echt kein Tischtennis-Spieler, der hätte da wahrscheinlich Also sowas, den Tisch relativ früh verlassen. Sowas, ja. Ein verdammt spannendes Match nochmal zum Schluss. Ja, die beiden sind auch echt gut, muss man sagen. Also ich habe vom Budi, klar, bei Budi vermutet man so, der geht halt eh so auf Tischtennis ab. Der kann das bestimmt. Ich dachte auch, Nils ist jetzt nicht der schlechteste von den vier. Aber dass die dann auf dem Niveau spielen, das fand ich schon beeindruckend. Also ich hätte gegen jeden von denen verloren. Ich auch. Aber ich bin wahrscheinlich eher auf Simons Niveau. Ja, wenn überhaupt. Ich auch. Ich habe vielleicht einmal in meinem Leben auf einer Klassenfahrt mehrere Male Tischtennis gespielt und das war's. Ich habe in der Grundschule mal ein Turnier gewonnen. Und dann den Schläger an den Nagel gehängt. Nie wieder gespielt. Ganz ehrlich, wenn es auf diesem Niveau stattfindet, wie wir es dort gesehen haben, dann kann das von mir aus auch öfter kommen. Ja. Obwohl das Ping of Pong ja ursprünglich mal, wie es angekündigt wurde, dann auch noch zwischen den Bällen etwas Talk hat. Ja. Also, dass man halt jemand, einen YouTuber einlädt oder so und dann mit dem Tischtennis spielt und währenddessen so ein Interview macht ein bisschen. Ja. Aber so eigentlich das perfekte Finale. Besser hätte es nicht laufen können. Ja, genau. Und auch mal, ich weiß gar nicht, wollen wir eigentlich spoilen? Ja, haben wir eh schon. Haben das wir? Haben die Bohnen nee, selber ja. Auch im Moin Moin. Und ja, direkt am Dienstagmorgen. Ja, stimmt. So, wer war es? Andreas? Ach ja, der hat gewonnen. Müsste jetzt damit klarkommen. Der hat vor allem das direkt am Anfang gesagt. Und das ist ja noch lange bevor die Wiederholung lief gewesen. Also, ein bisschen mies. Aber hey. Und dann hat er es gleich nochmal gesagt, damit es auch keiner verpasst. Ja. Ja, ja, stimmt schon. Aber ich finde, also das war Nils, schon verdient gewonnen. Ja. Das hat Nils gut gemacht. Am Ende, Budi hat sich ein bisschen gehen lassen dann. Anscheinend. Also, weil, war ja gut bis zu einem gewissen Punkt. Und dann hat er irgendwie doch nochmal verkackt zum Schluss. Nee. Nils hat doch die ganze Zeit geführt. Nee, am Anfang nicht. Also das erste Spiel hatte ja Budi gewonnen und dann waren sie auf Gleichstand erstmal. Ja, genau. Stimmt. Und Budi hatte am Ende 3 Punkte und Nils 2 und dann kam es halt zu dem. Ich dachte gerade, ihr redet von Tischtennis. Ach so, nee, vom so. Punktestand. Ja, nee, stimmt. Also beim Tischtennis, ja, da war Nils von Anfang an der bessere. Zwischenzeitlich gab es einmal kurz Gleichstand, aber ansonsten. War das. Ja, also ich fand, das war halt alles in allem sehr rundes Event. Also es gab, ich sag mal, klitzekleine technische Sachen, aber das war völlig irrelevant. Also es hat überhaupt nichts irgendwie davon abgetragen, wie gut das alles war. Und sie haben es ja auch in der Nachbesprechung auch gesagt, so wie viel einfach hinter den Kulissen gerödelt wurde, um die ganzen Kulissen aufzubauen. Es sah halt einfach richtig gut aus. Also es war nicht nur so, oh, wir stellen jetzt hier 4 Stühle hin und dann macht mal, sondern es gab halt immer die jeweiligen Sets in ihrer essentiellen Form, sag ich mal, und es war richtig cool. Und also alle waren auch super drauf und man hat gemerkt, wie viel Liebe da drin steckt. Und ja, also es war halt super Rocket Beans, die Rocket Beans Essenz, sag ich mal. Ja, das stimmt. Also ich finde es auch so krass eigentlich, was sie da. Also man muss das wirklich mal sagen, also die haben ja auch dann im Moin Moin nochmal drüber gesprochen, zum Beispiel, dass sie eigentlich diese von Chatwell diese Wände eigentlich gar nicht mit aufstellen wollten, weil sie das vorher in der Probe festgestellt haben, dass es viel zu lange dauert. Und dann haben sie es im Endeffekt doch gemacht und es hat alles gut geklappt. Und dann Lars, der, also generell alle Moderatoren, die sich ja dann auch noch dafür bereit erklärt haben, das dann ihre jeweiligen Formate sozusagen auch durchzuführen. Und ich weiß gar nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber die haben ja, glaube ich, gesagt, Lars hatte hohes Fieber und hat trotzdem das dann da durchgezogen. Also, das war irgendwie, man hat irgendwie gemerkt, einfach, die hatten jetzt wirklich Bock darauf und die haben es einfach gemacht und es war geil. Ja. Ganz zum Schluss, auch sehr schön fand ich dann ganz zum Schluss, wo dann, dass dann Arno die Trophäe reingebracht hat. Dass er sich sozusagen auch nochmal zeigt, das hat dann irgendwie auch noch ganz gut gepasst. Wir können ja mal noch so über ein paar Dinge, die dazwischen gelaufen sind, sprechen. Also was mit Sophia fand ich absolut genial. Ja. Das war so ein bisschen, sah aus wie so eine osteuropäische Variante der Fernsehlotterie. Mhm. Und dann auch immer Sophias Blick, die überblenden dann in diese Trommel rein. Das war einfach nur geil. Also, ganz ehrlich, ich habe alles vergessen, was sie angekündigt hat, weil ich einfach nur dieses dieses Sophia-Gesicht im Kopf habe, sonst weiß ich nichts mehr von den Ankündigungen. Das stimmt, das stimmt. Wo sie dann auch so mit zerzausten Haaren dann wieder rauskam und so. Ja, ja, oder auch einmal hat sie doch dann plötzlich, hast du doch irgendwie so Monsterfinger gehabt oder so. Stimmt, genau. Das hat man, ja, genau. Die haben so übergeschnitten und dann auf die Kugel hat halt so ein Typ so Monster, also wahrscheinlich war das von Werwolf irgendwie, ja, die Hand oder so. Die Kugel, ja, dann so in der Hand, stimmt. Und dann, also einfach die Idee überhaupt, dass es einfach eine Lotterie ist, welche Formate es ins neue Jahr schaffen, fand ich auch schon genial. Hm. Ja, also weißt du wirklich nicht mal, was sagen könnte ich? Doch, natürlich. Wir haben es ja auch später, im Forum wurde es ja nochmal zusammengefasst. Aber währenddessen war eigentlich mehr die Sophia war mir das, also war mir in dem Moment wichtiger als die Ankündigung, irgendwie, weil es so bescheuert war. Das stimmt, das war schon lustig. Ich habe auch, wenn ich so dran zurückdenke, habe ich auch ganz klar einfach diesen Blick im Kopf die ganze Zeit. Nee, die Ankündigung, klar, das haben wir ja auch nochmal zusammengefasst alles. Ich wollte noch sagen, Publikum hat gut funktioniert, war eine nette Ergänzung. Natürlich waren wieder ein, zwei Menschen dabei, die dann meinen, irgendwie reinbrüllen zu müssen. Das stört mich immer ein bisschen, aber es war im Rahmen. Also es war in Ordnung, fand ich. Ich dachte mir ehrlich gesagt, also als die Houseband dann zum ersten Mal halt die Fräse performt hat, dachte mir, auch für die ist es doch bestimmt total blöd, die sitzen da ja alle nur. Also ich dachte, es ist bestimmt irgendwie komisch, von einem sitzenden Publikum zu performen, dass da irgendwie nicht so richtig abgehen kann. Das stimmt, ja. Das. Auf der anderen Seite bei NDA spielen sie komplett ohne Publikum. Ja, Houseband, muss ich sagen, war für mich auch eher ein Schwachpunkt, wie immer eigentlich bei mir die Houseband. Also ich weiß nicht, die haben doch auch vernünftige Lieder, aber alle Lieder, die wir hatten, waren irgendwie, ich würde mal sagen, vulgär, obszön. Ja, fickt mich und was auch immer. Ja, und ich mag auch halt die Fräse nicht. Ich find's cool. Ich hätte, also so 10 Mark 50 oder so, ich weiß, ist nicht direkt von der Houseband, aber es waren ja fast alle anwesend der Band. Wombo, genau, das hätte ich irgendwie geiler gefunden. Das sind halt eher Lieder, das andere ist halt eher Rap-Musik. Ja, ich fand schön, Hannes hat man beim allerletzten Lied angemerkt, also ich jedenfalls habe das so für mich irgendwie mir so, also für mich hat sich das so angehört und ich habe es auch im Forum zweimal gelesen, dass Hannes sehr betrunken war gegen Ende. Man hat gehört, wie er so etwas langsamer spricht und so ein bisschen bedachter. Das fand ich ganz lustig. Aber Houseband ist für mich immer noch, ich finde die, ich würde sogar so weit gehen und sagen, die haben für mich wieder zwischendrin dann immer die Stimmung so ein bisschen runtergezogen, weil ich mag sie halt einfach nicht. Ich mag die Lieder nicht. Ich finde, das ist Pipi-Kaka-Humor. Das mag ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe es mir als VOD angeschaut und also halt die Fräse habe ich dann einfach noch laufen lassen. Als es dann wieder hieß, oh jetzt die Hausbinde, habe ich einfach geskippt. Fertig. Ja. Genau. Ich habe dann auch, meine Werbung ein bisschen vorgezogen, habe dann auf Mute gemacht und irgendwas anderes gemacht, bis es dann weiterging. Ja, okay, also ich weiß nicht, ich verstehe es, aber ich finde es nicht so schlimm. Also ich finde die Houseband nach wie vor eigentlich cool. Ich meine, das ist halt gut in dem Fall, ich kannte das auch alles. Also ich kannte mal die Fräse natürlich, aber ich kannte zum Beispiel den anderen Song, der angeblich so bekannt ist, hier mit Fick mich auf der Party oder so, den kannte ich überhaupt nicht. Von daher war es dann in dem Moment auch noch ein bisschen in Anführungszeichen spannend, weil ich das Lied noch nicht kenne. Ich fand es nicht so schlimm. Halt für mich ist halt mehr oder weniger schon Pause und das ist mir dann lieber als tatsächliche Werbung. Was geil gewesen wäre, Marvin Wassen einladen und Max Payne. Ach so, ja. Max das wäre geil gewesen. Aber das passt halt nicht. Was? Ja, aber besser halt als Fick mich auf der Party. 18 Jahre rüber. Ja, okay, für den Geburtstag nicht, aber es wäre halt so als Event, weil das kann halt jeder mitsingen. Ja. Ja, ja, stimmt. Gut. Was hatten wir denn noch, was so insgesamt, also Moderation von Colin war super, auch dass die einzelnen Leute dann die Formate moderiert haben, war super. Also die Gunnar, Lars, Florentin, genau, Schröck, alles perfekt eigentlich. Ist Fabian normalerweise auch bei Speedrandale? Ist jetzt nicht so ein Format, was ich gucke? Nee. Normal Gregor, oder? Genau, Gregor und Simon normalerweise. Und halt dann, also Simon nicht immer, aber genau, dann normalerweise Sia. Also eigentlich Gregor, Sia und Simon ist manchmal dabei, so würde ich sagen. Genau, und das sollte ja keiner doppelt moderieren. Deswegen, weil Gregor ja schon Nerdquiz hatte, musste Fabian dann wahrscheinlich ran bei, ja. Genau. Was mir dabei aufgefallen ist, ich wundere mich immer wieder, wie viele Kilometer Florentin in der Woche zurücklegt. Mhm. Der war ja da Montagabend entweder noch oder wieder in Hamburg, ist dann zurückgefahren, wollte dann Donnerstag wieder hochfahren. Da war ja dieser, ach, so schlimme Orkan hier in NRW. Stimmt, habe ich ja gehört. Dann naja, gut, war Florentin. Also ich meine, es sind 4 Leute gestorben. Also ich glaube, das ist schon... Ja, bei uns war, ja, okay, aber 3 Leute davon sind gestorben, weil die danach in den Wald gegangen sind und aufräumen wollten. Okay. Nun, lassen wir das. Genau wie. Also ich sag mal, hier bei uns in Dresden war es schon relativ heftig. Wir hatten hier halt bis 120 km/h Windböen. Also bei uns. Ich hab das gehört, dass die Züge nicht gefahren sind bei euch. Und also NRW hat alles zugemacht, alle Schulen zu, alle Züge eingestellt. Und bei uns war, wir sind ja auch in NRW, bei uns war nichts. Also ich bin zur Hochzeit einfach essen gegangen draußen. Punkt. Ja. Naja, kann sein, dass Münsterland war wohl ein bisschen schlimmer. Ich wollte damit auch eigentlich das Thema gar nicht aufmachen, sondern nur sagen, dass Florentin so oft in der Woche hin und her pendelt, finde ich echt beeindruckend. Ja, das stimmt. Ja, war ja dann auch am Freitag nicht zum Moin Moin, oder? Nee, Moin Moin ist ausgefallen, aber Enemy Squad und Verflixte Klicks dann abends. Also die haben, glaube ich, dann Escape from Tarkov gespielt gestern zum Moin Moin. Das stimmt, das VOD habe ich gesehen, ja. Aber genau, Florentin hat Moin Moin nicht gemacht, sondern dann erst Verflixte Klicks, wie du richtig gesagt hast. Ja. Gut, sonst Battle of the Beans, noch irgendwas? Ich finde es halt geil, dass sie halt diese ganzen Events machen und dann bin ich immer so traurig, dass ich da nicht live dabei sein kann, weil es halt immer in Hamburg ist. Und sehr kurzfristig angekündigt. Ja. Und an einem Montag. Und an einem Montag, genau. Also vielleicht irgendwann mal, spätestens halt wahrscheinlich wieder bei der Gamescom, wird wahrscheinlich, denke ich mal, wieder so eine Dosenbeats-Party, aber ich wäre halt auch gerne mal bei so einem Event dabei, aber es ist sehr schwierig. Ja. Vielleicht ziehen wir einfach irgendwann alle nach Hamburg und dann... Ja, nee. Wir machen die Beanstalk-WG. Nee, die Hälfte meines Einkommens, was dann für Mieter drauf geht, never. Dann ziehen wir halt aufs Klima ins Land. Mir ist gerade aufgefallen, ich gucke mir gerade die Videos von letzter Woche nochmal durch. Der Thumbnail von Verflixte Klicks gestern Abend. Florentin ist einfach der perfekte Ron Weasley. Achso, das Bild, ja, das haben sie ja am Ende auch eingeblendet. Ja. Das passt perfekt. Gott, ja. Mit dem roten Bart und so. Ich finde Hermine sehr schön auf diesem Bild. Ja, aber Lars passt dann überhaupt gar nicht. Oh mein Gott, das ist ja richtig creepy. Nun. Naja. Wollen wir dann mal auf die Ankündigung eingehen? Ich würde schon sagen, ja. Können wir mal machen. Gamefights. Ebenfalls, genau. Beziehungsweise vielleicht können wir ja erstmal sagen, Filmfights wird jetzt mehr regelmäßig kommen, also ab 2.2. monatlich hieß es. War es 2.2.? Ich glaube ja. Ja, ich glaube schon. Irgendwie 2. oder 3. irgendwie so. Ich weiß nicht, je nachdem, ob es Freitag oder Samstag kommt. Und Gamefights ist im Prinzip die Analogie dazu, nur halt, dass es um Spiele geht mit Simon und Colin, wurde, glaube ich, gesagt. Ich freue mich drauf. Ich auch. Ich habe richtig Bock. Weil ich fand Sag du zuerst. Ich fand ja Filmfights so dermaßen geil und freue mich jetzt auch schon total auf die nächsten Folgen. Und ich kann mir das total gut vorstellen, dass es auch bei Spielen gut funktioniert. Ja, ja, und also wieso ich glaube eher, dass es meine Richtung ist. Also bei Filmfights kenne ich mich einfach nicht gut genug mit Filmen aus. Und ich habe leider auch nicht so ein gutes Gedächtnis für Filme. Und auch nicht so spezielle Sachen, so wie Opener oder so, wo ich mir dann denke, so, what? Keine Ahnung, worum es jetzt gerade geht. Also ich glaube, das wird mir dann bei den Gamefights eher entgegenkommen. Und Colin vor der Kamera bei einem anderen Format außer Game 2 freut mich auf jeden Fall. Und Simon sowieso. Ja. Sehe ich auch so. Also Gamefights könnte... Also ich will nicht behaupten, dass ich mehr Games als Filme kenne. Aber ich glaube, die Games, die ich dann kenne, die sind etwas besser in Erinnerung geblieben als die Filme, die ich gesehen habe. Also bei den Openern hätte ich auch, ich habe zwei Filme davon gesehen, aber die Opener, keine Ahnung, wie der Film angefangen hat. Bei den Spielen ist vielleicht ein bisschen leichter. Wenn das nicht wieder, was ich leider so ein bisschen die Befürchtung, die Vermutung habe, dass es sehr in die Retro-Ecke geht, was Spiele angeht. Das hängt natürlich immer an der Besetzung, aber dann bin ich halt auch wieder raus. Und ja, das ist halt das Problem, wenn bei den Bohnen ganz oft, dass wenn freie Gaming-Formate gemacht werden, dass halt leider sehr oft Retro-Spiele rauskommen. Damit kann ich halt persönlich relativ wenig anfangen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen gar nichts. Also wobei ich jetzt aber gar nicht mal abwarten. Wobei ich gar nicht mal sagen würde, dass jetzt unbedingt Colin und Simon so die sind, bei denen ich denke, ach, die reden bestimmt nur über Retro. Nee, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass vielleicht mal Gregor vorbeischaut oder so. Ja, bei dem wären es natürlich eher Retro-Sachen. Aber dann ist es vielleicht nur eine Folge und ich denke mal, das kann man dann auch verschmerzen. Ja, stimmt. Ja. Gut, dann gab es, es gab ja sogar schon eine Premiere davon, das haben wir vorhin schon besprochen, glaube ich, oder vorhin erwähnt zumindest, in der Show selbst, nämlich Space Tales, das soll jetzt auch öfter kommen. Ja, ist ja im Prinzip ein weiterentwickeltes Format aus dem Game 2 Einspieler. Genau, es gab ja mal einen Game 2 Einspieler zu, ich glaube, wie heißt es, Star Trek Bridge Crew oder so? Ja. So ein VR-Spiel. Und also ich weiß nicht, das ist natürlich ein sehr spezieller Humor. Aber ich finde das großartig. Ich habe so Tränen gelacht, einfach. Das ist einfach so dermaßen, wissen nicht, pubertär und keine Ahnung, so ein bisschen, es hat ein bisschen was von Sinnlos im Weltraum, finde ich. Mhm. Ich fand es sehr gut und ich freue mich darauf, dass es öfter kommt. Es darf meiner Ansicht nach nur nicht zu oft kommen, weil ich glaube, das wird sich irgendwann abnutzen. Ja, also es ist jetzt nicht unbedingt so mein Humor. Also ich fand es teilweise sehr witzig, teilweise habe ich nur so mit den Augen gerollt und echt gedacht, oh Mann, das ist jetzt aber echt Pubertät. Aber also, was ich fand, war, das hat dieses Kamerageruckel, wenn sie halt ihren Kopf bewegen. Also ich finde das manchmal ein bisschen schwierig zum Zuschauen, aber also ich denke, das ist halt so ein kleines Format, wie du schon sagst, wenn man das jetzt nicht so oft reinschiebt in den Wochenplan, dann passt das schon. Was halt immer so ganz witzig sein wird. Also ich glaube, das findet auch viele Befürworter und können sie ruhig machen. Ja. Ist halt so Krogi-Micha-Humor irgendwie. Ja. Stimmt, würde ich auch so sagen. Ich finde, man darf es echt auch nicht übertreiben. Also, das ist, glaube ich, schon relativ viel Aufwand. Und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wie viel Content diese Bridge Crew bietet, also das Game. Also, wenn da jetzt nur eine Mission ist. Mein Highlight war übrigens, als sie versuchen zu kommunizieren und dann sagt Dennis, glaube ich, ja, wir antworten mit Raketen. Und dann schießen sie einfach mit Photonen-Torpedos. Sehr lustig. Also so einmal im Monat, okay, aber ich finde, je nachdem, wie viele Missionen es dann gibt, dann darf man es auch nicht übertreiben. Nee, das stimmt. Also man muss natürlich hier auch passen. Aber ich freue mich trotzdem irgendwie drauf. Also diesen Einspieler fand ich damals sehr witzig. Und auch die erste, also diese Premiere jetzt fand ich auch sehr gut. Also kann gerne noch ein paar Mal kommen. Ja, und es war ja relativ kurz und knackig. Genau. Ja. Ja, was ich draufgeschrieben habe, und zwar die Ankündigung Spiele mit Bart im Kino. Also es kommt ja das Night Trap Let's Play Spiele mit Bart dieses Jahr. Yay, Spiele mit Bart. Ja. Also ist ja eins meiner absoluten Lieblingsformate. Und einfach nur Kult bei den meisten Spielen. Und ja, ich freue mich drauf. Also es ist ja quasi ein Film, also Spielfilmlänge oder wie auch immer. Mhm. Und ja, ist natürlich wieder schade, dass ich nicht dabei sein kann, weil es natürlich in Hamburg läuft. Aber es wird dann auch parallel auf dem Sender laufen. Und ja, das ist auch sowas, wo ich auf jeden Fall live zuschauen möchte. Da habe ich auch schon von anderer Seite gehört, dass oft gesagt wurde, ja, da bereut man es dann doch nicht, in Hamburg zu wohnen. Mhm. Weil so ein Kino-Event, dafür jetzt wirklich nach Hamburg fahren, das müsste man dann schon irgendwie mit einem Wochenendtrip verbinden oder so. Sonst lohnt sich das ja einfach nicht. Also je nachdem, wo man halt herkommt. Aber ich glaube, ich brauche 5 Stunden nach Hamburg oder so oder 4. Ja. Das ist einfach ein bisschen viel für ein 2 Stunden Kino-Event. Ja. Natürlich ist es ja so, dass also man kann das ja auch, also es wurde ja schon gesagt, im Prinzip für den Zuschauer zu Hause ist es jetzt auch nicht unbedingt schlecht, ne, weil wir kriegen ja auch mit, was vorher da erzählt wird, und dann eben sehen wir natürlich auch die Folge und im Endeffekt aber es ist natürlich noch schöner, dann live dabei zu sein, aber es wird für mich auch nicht klappen. Oh, ein Punkt übrigens, der beim Battle of the Beans auch noch im Forum zweimal oder dreimal erwähnt wurde und kritisiert wurde, dass das Almost Daily, was vorher lief, was wir ja gleich auch noch besprechen, leider nicht im Kino zu sehen war, weil der Einlass erst zu spät war. Oh, okay. Das ist ein bisschen blöd für die Zuschauer. Ich meine, die haben jetzt nichts, wie gesagt, reden wir gleich noch drüber, nichts Großes verpasst, aber weiß ich nicht, dann hätte man, also ich hätte es cool gefunden, wenn man gesagt hätte, okay, wir machen den Einlass um 18:30, dann läuft nebenbei während des Einlass irgendwie auf einem Bildschirm in der, ich weiß nicht, wie der Delphi-Showpalast da aufgestellt ist, aber dann lässt man den Stream irgendwie über ein paar Fernseher laufen und dann können die Leute das noch nebenbei so ein bisschen schauen. Ja. Als Einstimmung. Das hätte man wahrscheinlich schon machen können. Ja, Spiele mit Bart freue ich mich aber auch drauf. Also gerade wenn es so ein bisschen kürzer ist, das Spiele mit Bart, was ich ja am besten fand, mit Gabriel Knight, das war mir teilweise sogar schon ein bisschen zu lang. Also wie viele Folgen waren das denn? Nicht genug. Das waren aber sehr viele, oder? Es waren bestimmt, ja. Also mal mindestens 50, 30. Oder? Ja, so gefühlt. Irgendwie auch so. Ja, aber also das war einfach mit eins der besten. Wer sie sind. Das ist einfach so gut. Ich warte ja noch auf dieses Adventure, was sie irgendwie mit sich selbst machen wollten. Oder was irgendjemand entwickeln wollte. Also im Rocket Beans Game. Was ist damit eigentlich passiert? Nee, war da nicht sogar jemand da, der irgendwie die Hallen der Bohnen irgendwie sich aufgezeichnet hat, um da irgendwie was rauszubauen? Ja, das war irgendwie mit Unreal, glaube ich. Der wollte mit der Unreal Engine irgendwie das mal nachbauen. Und dann nochmal was von gehört? Ja. Aber das war halt einfach nur wie so eine Art Modell, oder wo man halt durchlaufen kann, glaube ich. Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich hatte irgendwie in Erinnerung, der wollte eigentlich daraus irgendwas machen, vielleicht ein Horrorgame oder sowas, aber... Horrorgame, okay. Ja, keine Ahnung, ob daraus was geworden ist oder halt nicht oder was weiß ich. Naja, gut. Naja. Dann wird auch, es wird auch anscheinend neue Folgen mit Rob Boss oder von Rob Boss and the Art Crowd geben. Da hattet ihr auch im Jahresrückblick auch mal was dazu gesagt. Ja, eine Folge und dann nie wieder und jetzt dann irgendwie doch. Genau, ja, vorher hat er sich einig geworden. Ja, er hat das Format ja vorher alleine auf Facebook gemacht, glaube ich. Oder auf Twitch. Ja, ich glaube, er hat einen eigenen Twitch-Channel. Ja, also es gab das Format quasi von ihm dann nur allein. Aber ja, so ist ja auch in Ordnung jetzt. Ja, ist halt auch genau so was, wo man sich sagt, okay, ab und zu einfach ganz nett. Ja. Und jetzt in der kommenden Woche ist, glaube ich, dann die erste neue Folge schon. Stimmt, am 24. Warte, ich habe den Plan offen. Ich habe es wieder weggeklickt. Nein. Nächste Woche. Was machst du denn alles? So, Moment. Meine Überbrückungsmusik. Genau, am 24. Nach Weekly Wahnsinn kommt dann die neue Folge mit Nils diesmal, okay. Nicht mit Eli. Das werde ich sehr mal gucken. Spät. Ich möchte mal eine Schätzfrage an euch stellen, weil ich gerade versucht habe zu recherchieren, wie viele Folgen Spiele mit Bart Gabriel Knight hatte. Wie viele Folgen City Skylines gab es seit 2015 auf dem Sender? City Skylines, keine Ahnung, weil das schaue ich selber nicht. Ich sag mal 14. Ich sag 20. Okay, also die letzte lief am 11.02.2016 und es sind 101. Was? Ja, habe ich mir auch gedacht. Ja, sind das quasi so eine lange Folge unterteilt in kurze Parts? Weil manchmal ist ja auch eine Folge ist irgendwie eine Stunde und manchmal gibt es halt Folgen, die dann auch nur mal halbe Stunde unterteilt werden oder so. Genau, sie sind auf jeden Fall nach halber Stunde unterteilt, also nach der Werbung. Wie viele dann an einem Tag? Also ich glaube, es waren am Anfang anderthalb Stunden und dann später eine Stunde, glaube ich. Genau, und 18 Uhr bis 19 Uhr lief das dann, glaube ich, vorher. Ja, gut, dann sind es aber, also ich sag mal, nach jetziger Methode wäre es ja dann jetzt eigentlich weniger, weil meistens wird... Genau, ja. wird es ja dann, also die ganze Folge aufgenommen. Da sind ja sogar manchmal zwei Werbeunterbrechungen mit drin. Das SIF-Event sind 7,5 Stunden. Genau, aber ich meine, allein wenn man sich die 101 mal in Stunden umrechnet, sind das einfach 50 Stunden Rocket Beans Content. Ja, stimmt. Einfach nur City Skylines. Ich hatte das überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm, dass das so viel war. Ja. Naja, gut. Auf jeden Fall, Rob Boss, ich glaube, das finden wir alle nicht schlecht, dass das weitergeht. Nö. Ich gucke das sicherlich auch nochmal dann am Mittwoch. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so richtig mein Format ist, aber wird schon nicht schlecht sein. Fand die erste Folge auch ganz gut. Ja, fand ich auch. Ja, ich weiß gar nicht. Hast du noch geschrieben, Almost Playly geht ja auch weiter oder eine neue Folge bekommen? Genau, dazu gibt es sogar ein FAQ von dem Redakteur Fabian im Forum. Mhm. Also, und das soll. Da Interessantes? Ja, also, so besonders viel eigentlich nicht, wenn man mal ehrlich ist. Ist ein bisschen. Also, ich kann es ja mal kurz zusammenfassen. Also, in der. Die Auswahl der Spiele soll zwischen neuen Dingen sein und, also nee, neue kurzweilige Dinge, also die dann wahrscheinlich in eine Stunde passen, und die Klassiker wie Stadt, Land, Fluss werden natürlich auch dabei sein. Die Folgenlänge wird fest bei einer Stunde bleiben, Ausnahmen bestätigen die Regel, also lässt man sich auch offen mal ja etwas größere Spiele zu spielen. Mhm. Das erste Spiel am oh fuck, wann war das denn? War das auch nächste Woche schon, oder? Oh, jetzt habe ich auch ein paar wieder zugemacht. Ich glaube, auf jeden Fall im Februar. Ja, wird Captain so nah sein? Habe ich noch nie gehört. Kenn ich nicht. Irgendwas mit U-Booten. Okay. Ja, und also allgemein, was er schreibt, was zeichnet ein optimales Almost Playly-Spiel aus? Kurzweilig, kommunikativ, lässt sich in der Regel in 60 Minuten von 4 Spielern spielen und soll kreativ fordernd sein. Okay. Also, ja. Mensch, ärger dich nicht, wird wahrscheinlich eher weniger gespielt. Was ich auch schade finde, weil das hat auch Potenzial. Ja, also ich finde es okay. Ich freue mich, dass es weitergeht. Also, ich habe es auch ein bisschen vermisst. Ich fand das letzte Willen des Wahnsinns ziemlich cool. Und da hatte ich dann auch wieder Bock auf mehr Brettspiele mit den Bohnen. Ja, ist nicht mein Format, aber es ist schön, dass es weitergeht. Du bist einfach viel zu digital, Flo. Genau. Ja, ich wollte jetzt noch sagen, es gibt ja noch ein paar andere Ankündigungen. Zumindest eine fällt mir jetzt auf jeden Fall noch ein, auf die wir uns bestimmt alle sehr freuen. Nämlich, es wird auch noch weitere Folgen oder mindestens eine weitere Folge Beans Castle geben. Da sind wir ja total begeistert von gewesen, von der ersten. Oh. Gut, deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, warum das fortgeführt wird, aber okay. Wahrscheinlich haben die Verantwortlichen einfach immer noch Bock drauf. Mhm. Von daher sei es ihnen gegönnt. Ich werde es, glaube ich, nicht mehr so gespannt verfolgen. Nee, ich auch nicht. Ach, ich gebe dem einfach nochmal eine Chance, und wenn es dann nicht gut wird, dann lass es einfach links liegen. Das kann man natürlich so machen. Jeder verdient eine zweite Chance. Und wie sieht's denn eigentlich aus? Also, war sonst noch was? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, muss noch was gewesen sein. Also, wir haben gesagt, Nerdquiz geht weiter. Stimmt. Es wird ein Pen and Paper geben. Mit dem. Ja, okay, das war klar. Bands. Hm. Stimmt, ja. Mehr war es ja nicht. Okay, nee, aber ist ja auch ausreichend. War viel Stoff für die ersten Monate, sag ich mal. Ich bin ein wenig enttäuscht, obwohl es vielleicht natürlich auch sein kann, dass es einfach dort nicht mit aufgezählt wurde. Aber ich bin etwas enttäuscht, oder was mir ein bisschen fehlt, ist Final Table. Weil da weiß man nicht, wie es weitergeht, wann es weitergeht. Der Final Table fehlt ja noch. Stimmt. Genau, der Final Table fehlt auf jeden Fall noch. Und man geht, oder ich gehe immer noch fest davon aus, dass es den geben wird. Aber ich würde dann auch gerne natürlich wissen, wann es weitergeht. Mhm. Aber gut. Der Beef hat ja auch kein konkretes Datum bekommen, aber so Andeutungen. Ja. Aber wir haben natürlich jetzt trotzdem erstmal ein bisschen Futter bekommen für die ersten Monate. Ich habe noch Bedenken gehört, dass es, wie soll ich sagen, dass dann vielleicht nachdem die ersten 3 Monate rum sind, plötzlich die Luft raus ist und nichts mehr kommt, nichts Neues mehr kommt. Das werden wir abwarten müssen. Ich will das jetzt noch nicht so pessimistisch sehen. Deshalb weiß ich nicht, haben wir noch Formatankündigungen oder wollen wir dann zum Almost Daily kommen? Also ich glaube, das war's mit den Ankündigungen. Ja. Würde ich auch okay. sagen. Dann gab es, du hast es schon angesprochen, Max, direkt vor dem Battle of the Beans ein Almost Daily mit den Beans und in dem Fall wirklich allen. Nämlich Budi, Jen, Arno, Nils und Simon. Genau, in richtiger Folge. Ja. Genau, ich hab extra darauf geachtet, dass es die richtige Reihenfolge ist. Und das Überraschende daran natürlich, dass Budi dabei war, hat ja Eddie auch direkt am Anfang gesagt. Ja, oh Gott. Wie fandet ihr es dann? Also es war ja, ich glaube, 1,5 Stunden. Ja. Also ich mach mal den Anfang, ich weiß nicht, es wird bestimmt noch andere Meinungen dazu geben. Ich fand es nämlich sehr gut. Hat mir gut gefallen, fand irgendwie schön, dass Arno dabei war, weil ich finde den einfach sympathisch. Das ist einfach ein irgendwie wesentlich, ich höre dem gerne zu. Natürlich ist der Senderchef und wird mit Sicherheit auch alles immer sehr positiv sehen und darstellen und erzählen. Natürlich glaubt er auch an den Sender und an den Erfolg, an den zukünftigen Erfolg. Deshalb klar, dass das ein bisschen einseitig, glaube ich, ist, wenn man ihn was fragt dazu. Aber ja, mit dem Wissen, dass es so ist, kann ich mir das sehr gut angucken. Ja, also ich fand es ein solides Almost Daily. Nicht mehr und nicht weniger. Also die Besetzung hat für mich jetzt nicht besonders herausgestochen, inhaltlich gesehen. Natürlich das versprochene Thema Sponsoring hätte man anders betrachten können. War für mich aber zufriedenstellend, muss ich sagen. Also was sie dazu erzählt haben. Auch wir haben sogar mal eine Zahl bekommen, 5% sind aktuell Community-Spenden des Umsatzes. Ja. Ganz interessant, wenn man dann noch alle Amazon-Sachen draufrechnet und die Subs bei YouTube und Twitch, ist man vielleicht bei 10%. Ist auch mal eine interessante Zahl zu wissen einfach, also finde ich. Ja, vor allen Dingen, du hast es ja, glaube ich, ich war ja dabei, als du das geguckt hast und du hast ja, glaube ich, auch gesagt, die 80%, die sie kriegen von dem Twitch-Sub, das ist schon ein echt guter Deal. Genau, das haben sie, stimmt, das haben sie auch erwähnt. 80% bekommen sie von diesen $5. Ich weiß nicht, ob andere Streamer auch so viel bekommen. Also ich weiß von TakeTV, dass sie lange dafür kämpfen mussten, auf 65% oder 70% zu bekommen, die sie dann von diesen $5 kriegen. Und jetzt auch noch diese ganzen Prime-Subs, die dazukommen. Also es wird schon nicht ein nicht ja, zu vernachlässigender Teil sein, der da drüber läuft wahrscheinlich. Ja. Also ich fand es auch ziemlich interessant, muss ich sagen. Also ich fand das Almost Daily gut. Habe ich mir schön als Podcast angehört. War schön, dass Arno dabei war. Ich sehe es auch so wie Flo. Ich finde ihn sehr sympathisch. Und ich fand es gut, dass sie halt das Thema wirklich jetzt mal so ein bisschen besprochen haben. Sponsoring, also ich bin ja auch so jemand, der jetzt generell jetzt nicht so mega was dagegen hat. Das kommt halt immer drauf an. Und ich finde, sie haben es eigentlich ausreichend thematisiert. Ja, und es gibt auch wirklich, wie Arno das, glaube ich, auch gesagt hat in der Show, wenn man das wirklich sich mal vor Augen führt, gibt es, wenn man es mal so nüchtern betrachtet, mehr positive Beispiele auf dem Sender für Sponsoring als eben negative aktuell. Also ich persönlich fand, dass diese ganze Amazon-Coins-Geschichte ein bisschen fragwürdig, aber darüber hinaus die festen Formate, die jetzt irgendwie jede Woche kommen oder so, das oder irgendwie monatlich oder wann auch immer, sind ja eigentlich ganz cool gemacht. Ja, würde ich auch sagen. Also Sponsoring allgemein, wir hatten das vor 2-3 Folgen schon mal als Thema, so kurz, glaube ich. Also bis auf dieses Amazon-Ding und Band of Beans finde ich alle Kooperationen, die bisher eingegangen wurden, hervorragend. Also ja. Band of Beans aber auch nur, weil es so ein bisschen diesen Fadenbeigeschmack hatte, von wegen Team Limited wollte niemand sponsoren, deswegen haben wir es abgesetzt und machen jetzt Band of Beans daraus. Ja, stimmt, das auch ein bisschen, naja. Und dieses mit der Chibo-Kaffeemaschine, das war halt so teilweise echt übertrieben, also wie dann so immer Moin Moin gesagt wurde, oh ja, und mit der tollen Chibo-Kaffeemaschine. Aber es wurde dann halt auch wieder so ein bisschen scherzhaft gemacht, dass es jetzt auch nicht so störend war. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das war die beste Kooperation seit Rocket Beans TV. Was ist denn für euch die beste Kooperation? Puh, ich würde jetzt einfach sagen, Adobe. Creative Clash, das fand ich eigentlich ganz interessant, ganz cool gemacht. Also ich mag Weekly Wahnsinn am meisten. Ich finde, das tut dem Format keinen Abbruch, dass sie am Ende sich einen Shot reinkippen. Punkt. Ja, also ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch Weekly Wahnsinn gesagt. Ist jetzt was man sich auch immer so mal zwischendurch anschauen kann. Und hat echt keinen negativen Beigeschmack. Ja. Ja, außerdem von Jägermeister am Ende. Wobei eigentlich muss ich ja sagen, ich muss ja eigentlich sagen, ich glaube, die beste, also eigentlich müsste ich sagen, die beste Kooperation ist entweder Munio oder UCI. Ich würde sagen Funk. Ja, stimmt, Funk ist eigentlich die beste Kooperation. Ja, das ist ja keine Kooperation, das ist ja eine Auftragsarbeit. Also ja, dann zum Beispiel sagen, das Pen and Paper war ja in Kooperation mit Funk und den Kirchen. Ja, stimmt. Ja, okay. Es gibt auf jeden Fall gute Sachen. Ja, es gibt fast nur gute Sachen. Ja, was ich noch, genau, du hast es auch mit aufgeschrieben, das wollte ich jetzt kurz noch mit ansprechen, weil wir hatten ja im Jahresrückblick den Max zu Gast, der hat auch schon mal so ein bisschen angeteased und ein paar Sachen verraten, was da in Sachen Website so ansteht. Und Nils hat jetzt auch noch ein paar Sachen etwas konkreter besprochen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und ich muss sagen, ich finde das Thema sehr interessant. Ich bin ja generell auch damit drin, weil ich bin ja selber auch Webentwickler und wieso hast du dich nicht beworben? Weil ich kann mir momentan einfach nicht vorstellen, den Job zu wechseln. Ich werde momentan, das klingt jetzt dumm, aber ich werde momentan so sehr gebraucht, sag ich mal, bei uns auf Arbeit, dass es irgendwie mir so assi vorkäme, jetzt da wegzugehen. Okay. Aber gut, auf jeden Fall finde ich das sehr interessant, was sie da planen und bin echt schon gespannt, wenn wir da endlich die ersten Erträge sehen dürfen. Ja. Was sind denn Features, die ihr auf jeden Fall drin haben wollt? Also es wurde jetzt schon die ganze Zeit angeteased, dieses Mein Rocket Beans TV, dass man halt sich die Mediathek so selbst zusammenstellen kann. Also Was heißt, das will ich auf jeden Fall, aber es wurde jetzt so angeteased und ich habe da irgendwie schon Bock drauf. Und dass es, dass halt die Sachen von den Shows quasi auf der Webseite mit integriert sind, also zum Beispiel dieses Chat-Duell-Vote oder wenn generell irgendwelche Votes sind und so weiter. Weil sonst sehe ich ehrlich gesagt keinen großen Mehrwert, also jetzt über die Seite zu schauen und nicht über YouTube. Also ich stelle mir das so vor, das sagen sie auch immer wieder so ein bisschen als Beispiel, beziehungsweise sie nennen zwar Netflix, aber ich stelle mir das halt so vor, dass du wie jetzt, wenn ich meinen Fire TV anmache, dass du erstmal auf der Startseite siehst, okay, hier dieses Format und dieses Format und dieses Format hat neue Folgen, guck da mal rein. Und irgendwie so einfach so, und dass man sich das selber so personalisieren kann, von wegen, ich gucke halt die Formate und deswegen schlägt er mir die auch immer vor auf meiner Startseite, dass da jetzt eine neue Folge da ist. Also, dass du quasi ein Abo hast auf bestimmte Formate, die also so stellen. Die auf meiner Liste sind. Genau, die sind auf meiner Liste und jedes Mal, wenn neues davon kommt, wird das halt angepriesen. Ich will aber auch die Möglichkeit haben, das in die andere Richtung zu sagen, wenn ich sage, eine neue Folge NDA will ich nicht. Also, zeig mir das bitte gar nicht. Sowas wäre auch geil. Nee, Ignorist, ja, stimmt. Weil die, ich habe ja eben versucht, mal Spiele mit Bart, die Playlist zu finden auf dem YouTube-Kanal. Es ist einfach unmöglich, da eine Playlist zu finden, außer über die Suche direkt. Aber beim Scrollen hast du überhaupt keine Chance, da irgendwie noch was zu finden bei 118 Playlists allein auf dem Gaming-Kanal. Ja, und es wäre halt cool, wenn sie, also sie haben ja schon gesagt, dass sie es dann so in Kategorien wahrscheinlich zusammenfassen werden. Es gibt's ja auch zum Beispiel bei Netflix, wo man einfach schaut, irgendwie, weiß nicht, Entertainment oder Sport oder was weiß ich. Also das halt neue, da ist dann nur Gino. Was halt kein Entertainment ist. Das Gegenteil von Entertainment. Und so weiter. Also, wisst ihr, wie ich meine? Also, dass man, ja, also ich glaube, das wäre eigentlich ziemlich geil. Also, ich habe da schon richtig Bock drauf und ich fand es auch gut, dass wir halt hier schon quasi die exklusive News eigentlich hatten. Ja, nicht ganz. Also man hat es in dem Jahresrückblick der Bohnen schon mal in dem Almost Daily. Nein. Na gut, Beanstalk, ihr habt es zuerst gehört. Nee, aber also ich kenne das ja, also wie gesagt, also ich weiß nicht, wie es bei Netflix funktioniert, aber ich nehme an, so ähnlich bei Amazon ist es halt wirklich so, du suchst ja irgendwas, also hast ja die Möglichkeit, du hast erstmal die Startseite und hast dann die Möglichkeit, irgendwie auf Filme, Serien, whatever zu gehen. Und dann klickst halt beispielsweise eine Serie an, guckst dir da irgendwie eine Folge an und in dem Moment weiß dann Amazon, okay, du hast eine Folge davon gesehen. Und dann schlägt es dir halt auch immer wieder vor, auf deiner Startseite hier, da gibt's übrigens was Neues, guck da mal rein. Ja, New Episodes steht normalerweise dabei bei Sachen, die quasi in der Staffel Pause waren. Also so ist zumindest bei Netflix. Oder wöchentliche Sachen. Oder halt die Sachen, wenn dann irgendwie neue Folge oder so. Star Trek oder wie auch immer. Genau. Und sonst seht ihr halt sowas wie Recently Watched. Also was habe ich mir vorher angesehen? Dann hast du eine Watchlist und dann hast du halt diese Kategorien. Genau. Oder Vorschläge auch, die gemacht werden anhand der Sachen, die du halt angeschaut hast, werden halt Vorschläge gemacht, okay. Also bei mir und meinem Freund weiß Netflix immer nicht so richtig, was es vorschlagen soll. Also das ist halt, da wir halt dasselbe Profil benutzen. Ja, das ist halt blöd. Total komisch. Ja, ist bei mir und meinem Mitbewohner auch so, meinem Bruder. nutzen auch alle also, Account. Da kommen dann so Sachen wie irgendwie TV-Shows with a strong female lead, aber gleichzeitig irgendwie sowas wie Action-Ballerei oder so. Also bei uns ist es total confused. Aber Nils hat ja gesagt, das wird ja so personalisiert. Was ich nicht so richtig verstanden habe, war dieses, man baut sich eine eigene Bohne. Das war halt sowas, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist irgendwie random. Vernachlässigbar. Random. Nein, ist doch geil. Ja, okay, das ist eher so ein, ich würde eher sagen, das ist eher so ein Bonus, den muss man, aber hat er ja auch so gesagt, das ist dann eher ein Bonus. Ja, ein Bonus, genau. Ja, nein, sie machen das natürlich dann wahrscheinlich erst, wenn der Rest alles steht, wenn überhaupt. Und also ich bin echt, also das ist der Punkt 1, wo ich mich drauf freue, wenn das endlich irgendwie funktioniert einigermaßen. Ich stelle mir das wirklich geil vor, als so eine, im Prinzip so eine, wirklich eine eigene Mediathek, die dann aber trotzdem eben auf diese Mediatheken auf YouTube und Twitch zugreift. Oh ja, Twitch, genau, ist auch ein Punkt. Dieses eine Twitch-VOD, was es ja immer noch die Woche gibt, ist bei mir vollkommen unter dem Radar. Ja, ist bei mir genauso. Ist es überhaupt noch aktuell? Ja, ich glaube schon, oder? Ja. Und was ich natürlich auch noch, also ich stelle mir auch vor, wenn man das wirklich alles jetzt neu aufzieht, dass man das auch viel besser mit dem Wochenplan integrieren kann und so. Gerade da, also auch ein neuer, also die machen ja einen Wochenplan auch neu und da hoffe ich auch, dass es da deutliche Verbesserungen geben wird. Also dieser Highlight-Wochenplan ist irgendwie nichts für mich. Man kann ja immer noch auf den klassischen zugreifen, aber naja. Aber ein wirkliches Release-Datum wurde jetzt noch nicht genannt. Also nee. Nils hat ja die ganze Zeit auch so rumgedruckt, ja, ich will jetzt eigentlich noch nicht sagen, weil es noch nicht fertig ist und so weiter. Genauso war es ja bei Max auch, der hat ja auch gesagt, er kann da nichts versprechen oder er weiß nicht, wann das kommen wird und sonst was. Und er wollte halt auch keine Daten nennen. Und ich kann das auch verstehen, weil es wirklich, ich glaube, die wollen das jetzt wirklich auch richtig machen und gut machen. Und dann kommt es eben dann, wenn es wirklich fertig ist. Ja, also macht mir jetzt auch nichts, aber sie haben auf jeden Fall schon mal so den Hype geweckt. Ja. Ja, also ich bin vor allen Dingen drauf gespannt, wie es dann mit dem Forum verknüpft wird. Ob dann der Account bestehen bleibt, ob man sich dann einen neuen Account machen muss. Also ich. Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum man jetzt wirklich dann neue Accounts brauchen sollte. Ja. Ein Feature, was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist, dass man Videos zusammen gucken kann, VODs. Oh ja. Dass man ähnlich wie bei TogetherTube oder WatchTogether dann halt sagt, okay, ich lade zwei Freunde in meinen Raum ein und habe halt die Kontrolle darüber, welche Stelle vom VOD gerade abgespielt wird und man kann das halt zusammen gucken. Ist schwer umsetzbar, ich weiß, weil diese Werbung von YouTube da ja gerne einen Strich durch die Rechnung macht. Deswegen ist sie ja bei Seiten wie TogetherTube oder WatchTogether einfach entfernt worden. Aber das wäre ein geiles Feature, weil aktuell ist ja so ein bisschen die Frage, ob auf diesen Seiten, wenn man da schaut, ob das dann als ein View gezählt wird, weil es ja über diese Seite irgendwie übertragen wird oder ob jeder Zuschauer dann einmal zählt. Das ist halt ein bisschen schwierig. Genau, was habe ich noch geschrieben? Also ich lese gerade meinen eigenen Forum-Beitrag dazu. genau, Watchlist, geschaute Folgen abhaken können, Formate, die mich nicht interessieren, generell weg. Ich will auch ein Freundeslisten-Feature haben, was dann direkt eventuell mit dem Steam-Account verbunden ist, wo dann steht, Forum-User Zwecki ist gerade online und schaut VOD XY oder schaut live oder spielt gerade The Hunter. So, sowas fände ich geil. Also das soll man natürlich auch ausstellen können, wenn man das nicht will, aber ich fände das eigentlich ganz nett. Und was ich auf jeden Fall haben will, ist ein Infofeld oben für relevante Twitter-Posts, neue VODs oder allgemeine Highlights. Ja, sowas könnte ich mir auch vorstellen. Also da lässt sich auf jeden Fall viel machen, je nachdem, wie viel Zeit und Mühe man da investiert. Was du gesagt hast mit diesem Together-Cube-Ding, das wäre auch geil, aber ich glaub, das wird nicht einfach. Du hast es ja selber auch schon gesagt. Deswegen kann ich mir auch gerade nicht vorstellen, dass sowas kommt. Das mit dem Freundesliste finde ich eine coole Idee. Aber auch das glaube ich irgendwie nicht, dass es das geben wird. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ja, also ich denke mir, wir werden auch in Zukunft noch ein paar Infos bekommen, was dann konkret als Features dabei sein wird. Oder es wird dann vorgestellt oder es werden ja sowieso Leute wahrscheinlich zum Beta-Test oder Alpha-Test oder sowas eingeladen. Und dann werden wir mehr wissen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Seite. Ich finde die Idee auch super gut mit diesem Together-Tube. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Würde ich mich auch drauf freuen. Und ein bisschen Social-Media-Integration. Und Max hat ja schon gesagt, dass es auch dann eine Werbefläche geben wird auf der Website, wo dann auch die internen Events noch ein bisschen besser beworben werden, als jetzt der Fall ist. Was ich auch gut finde. Das stimmt, das wär schön. Vielleicht gibt es dann ja sogar hin und wieder dort auch mal eine Ankündigung für Community-Sachen zum Beispiel. Vielleicht. Vielleicht. Neue Folge Beanstalk. Neue Folge Sonntag, Beanstalk. Alle zwei Wochen sonntags. Civilization Community Gipfel 3. Sind nur 8 Stunden, guckt jetzt. Genau. Live auf Real Beanstalk, naja, egal. Also, bevor ihr jetzt mit dem nächsten, wollt ihr jetzt noch was dazu sagen? Zur Thema Webseite? Ich freue mich drauf. Ja, ich denke, wir haben genug gesagt. Okay, ich habe nämlich für heute auch genug gesagt. Muss mich nämlich leider jetzt verabschieden. Ihr habt gehört, in meinem Hintergrund war es heute sehr, sehr ruhig. Und jetzt wird es leider nicht mehr so ruhig sein. Deshalb werde ich mich jetzt vor dem letzten Thema für heute verabschieden, weil ich dazu eh nichts beitragen kann, und sage schon mal Tschüss. Und vielen Dank für das nette Gespräch. Und wir hören uns in 2 Wochen, nehme ich mal an, wieder. Okay, tschüss. Okay, bis dann. Ja, gut. So viel haben wir da auch nicht mehr dazu zu sagen. Ich glaube, das wird relativ schnell gehen. Es gab wieder eine neue Folge Animal Squad. Und also ich fange einfach direkt mal an. Ich fand die Folge gut. Das war jetzt nicht die beste Folge und es war aber auch nicht die schlechteste Folge. Ich fand sie stellenweise sehr interessant. Das Minispiel, die haben zwischenzeitlich ein Minispiel gemacht mit Tom Dietrich. Das fand ich eigentlich cool und interessant gemacht. Bisschen schade, dass es im Endeffekt dafür nichts an Belohnung gab eigentlich. Oder zumindest nichts wirklich Relevantes. Sie haben, wobei, vielleicht ist es ja doch alles relevant. Das wird sich jetzt noch zeigen. Aber ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass sie da noch mehr für belohnt werden. Aber das ist halt dann so. Und dann am Ende wurde es auch noch mal ein bisschen spannender, wobei dann aber auch nichts mehr passiert ist. Aber ich fand die Folge trotzdem gut. Also hat mir gut gefallen und ich freue mich dann auf die nächste schon. Ja, also bei mir auch das war jetzt Folge 11. Folge 10 habe ich ja auch noch mal gesehen gehabt. So halb mit einem Auge. Bei Folge 11 war es jetzt ähnlich. Den Anfang habe ich versucht, etwas aktiver zu verfolgen. Muss aber sagen, ich finde, Animal Squad funktioniert auch relativ gut, wenn man nebenbei was am Zocken ist. Also ja. Ich muss mich jetzt nicht so darauf fokussieren wie auf ein Hauke Pen and Paper. Das ist irgendwie ein anderes Feeling. Ich habe nebenbei PUBG gespielt und habe dann Animal Squad laufen lassen. Also es hat mir auch absolut gereicht. Das hat mich gut unterhalten. Ich habe wahrscheinlich dann irgendwie auch mal den einen oder anderen Punkt vergessen oder nicht mitbekommen. Okay, aber dafür ist das Format eigentlich sehr gut geeignet und das hat Spaß gemacht. Ich habe dann zum Schluss nebenher The Hunter gespielt, weil das macht sich, finde ich persönlich, immer sehr gut mit irgendwie sowas, wo man so halb aufpassen muss, aber eben auch nicht so hundertprozentig, oder wo man dann auch mal kurz weggucken kann, weil, ja, also bei The Hunter passiert eh nicht so viel. Ja. Und aber trotzdem habe ich das Format doch recht aufmerksam verfolgt und ich bin recht zufrieden. Sie haben jetzt auch ein neues Feature sozusagen freigeschalten, das fand ich ganz witzig. Ah, das Fischboard. Genau, das Fischboard, was Florentin am Ende erklärt hat, das hätten sie von der ersten Folge an in jeder Folge kriegen können und sie haben es nie geschafft, weil sie nie einem Fisch geholfen haben. Und jetzt haben sie endlich mal einem Fisch geholfen. Nee, das hatte ich gar nicht so verstanden, dass es generell bei jedem Fisch funktioniert. Ja, oder zumindest bei sehr vielen, sagen wir mal so. Ja, okay. Das fand ich witzig irgendwie, dass sie das... Ah, das heißt, hätte Billy Knobler den Fisch in Folge 2 oder 3 nicht getötet, sondern irgendwie mit dem interagiert und dem positiv zugeredet, dann hätten die das Fischboard schon bekommen. Vielleicht, oder auch, er hat ja auch gesagt, Dante hätte man zum Beispiel helfen können, ins Meer zu kommen. Ach ja. Okay. Und dann gab es noch irgendwie so einen anderen Fisch, der gerne in den See wollte. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war. Dem hätten sie auch helfen können. Also so, das fand ich einfach eine coole Idee von ihm. Ja, aber guck mal. Und so lustig eigentlich, dass es so lange nicht geklappt hat. Ja, aber positiv gesehen muss man auch sagen, hätten die Würfel schon so früh bekommen, wären sie wahrscheinlich jetzt weg. Dann wären sie jetzt weg, ja, das stimmt. Sie dürfen, zur Erklärung, sie haben quasi jetzt Hilfswürfel mehr oder weniger bekommen, so ein Fischboard mit da gibt es im Prinzip jede Art von Würfel einmal drauf. Also es gibt einen Vierer, es gibt einen Sechser, es gibt einen Achter. Und 10 und 12. 10 und 12, genau, stimmt. Kein 20er. Genau. Und diese 5 Würfel können Sie jederzeit bei einem Wurf verwenden. Sie müssen es vorher ansagen, um Ihre Punktzahl zu erhöhen, die Sie würfeln. Sie können jeden davon nehmen. Sie können auch alle bei einem Wurf verbrauchen. So. Sie dürfen aber jeden von diesen Würfeln nur einmal im gesamten Abenteuer nutzen. Finde ich auf jeden Fall eine interessante Idee. Ja, finde ich auch gut. Und ich bin mal gespannt, wann das zum Einsatz kommen wird. Bisher haben sie noch keinen verwendet, weil es gab jetzt in der Folge auch nicht wirklich was, wo das relevant gewesen wäre. Und mal sehen. Dürfen ja. wir auf jeden Fall gespannt sein. Na gut. Dann wären wir soweit durch. Hast du noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Ich glaube nicht. Ne, ich auch nicht. Dann machen wir Schluss für heute, oder? Mona ja, hat sich ja schon verabschiedet, ja, dann tun wir es. Ich habe schon relativ lange geredet. Mona hat sich am Anfang noch ein bisschen Sorgen gemacht, dass die Themen relativ schnell abgehandelt sein werden. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut in die Länge gezogen. Jo, dann macht die Verabschiedung, Flo. Okay, dann hat es mich natürlich wie immer gefreut, mit dir hier und mit Mona hier zu reden. Und es freut mich natürlich auch, dass ihr alle dabei so schön zugehört habt. Das ist nochmal echt eine lange Folge im Vergleich. Also ich, das stimmt. Hätte ich nicht verschlafen, dann wären wir ein bisschen früher fertig gewesen. Egal, nun haben wir es geschafft. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.